Hallo und herzlich willkommen zum 144. ConCast-Themen-Podcast. Heute über einen ganz besonderen Meilenstein. Wir reden über Detektiv Conan Band 100, der jetzt endlich bei uns in Deutschland erschienen ist. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind der Philipp. Hallo Philipp. Schönen guten Abend. Ich freue mich dabei zu sein bei diesem ja wunderbaren Podcast zum 100. Detektiv Conan Band. Ein wirklich starkes Jubiläum. Ja. Und auch mit dabei ist Olli. Hallo Olli. Hallo, ich freue mich auch dabei zu sein bei dem Cast zu Band 100, der nicht die Nummer 100 hat. Das war leider schön gewesen, aber auch so werden wir ganz viel Spaß heute haben. Und auch mit dabei ist Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo zusammen. Detektiv Conan Band 100 ist am 18. Oktober 2021 in Japan erschienen und jetzt am 10. Mai 2022 bei uns in Deutschland erschienen. Wir halten den Band jetzt in der Hand, entweder in seiner regulären Version oder in der speziellen Spezialausgabe. Der reguläre Band, wie immer, für 6,50 Euro erhältlich, die Spezialausgabe für 10 Euro mit ein paar Extras und anderen Sachen, da kommen wir gleich noch zu. Erstmal zum regulären Band 100, den wir in der Hand halten. Wir sehen Conan in dem Outfit von Subaru Okiya aus einem Fall in dem Band mit einer großen Tasche und ein Auge ist zugekniffen. Das Conan-Logo und die Bandnummer in Orange gehalten. Im japanischen Original war die Schrift da erstmals Gold von Conan. Dieses Gold ist hier nicht im deutschen Band auf dem normalen, sondern das haben sie wahrscheinlich sich alles gespart für die Spezialausgabe. Im Hintergrund sehen wir eine Insel und einen Sonnenuntergang. Wenn wir, wie wir das üblicherweise tun, die Bilder vergleichen, die Fotos von dem deutschen und dem japanischen Band, wie man es zum Beispiel tun kann auf conwiki.org, wenn man sich da die Band 100 Seite ansieht, sieht man die beiden Cover nebeneinander. Da muss ich sagen, ich finde doch das japanische Foto so ein kleines bisschen schöner, weil die Insel ist mehr so im Hintergrund und auch mehr so kontrastreich zu dem Sonnenuntergang und dass der Sonnenuntergang so komplett auf dem Bild drauf ist und nicht so wie beim deutschen Cover so von der Seite reinscheint. Da finde ich doch insgesamt das japanische Foto auch mit der Lichtstimmung so allgemein ein bisschen besser als das deutsche Foto. Ja, also wenn man nicht wüsste, dass im Hintergrund die Insel da ist und gezeigt werden soll, dann erkennt man das im Deutschen, auf dem deutschen Cover eigentlich gar nicht. Man sieht halt in erster Linie Conan vor ganz viel Wasser. Sonnenuntergang, der fällt dann als nächstes auf und dann denkt man, ist das da hinten Rauch oder was weiß ich was? Und dann stellt man fest, ja, es könnte auch eine Insel sein. Im Japanischen, wie du schon sagtest, der Kontrast viel, viel besser. Auch wenn der Sonnenuntergang dann nicht so ganz stark zur Geltung kommt, aber die Stimmung auf dem Bild ist trotzdem hervorragend. Und ja, ich finde das mit dem goldenen Schriftzug im japanischen Original auch sehr schön. Im Deutschen dann mit dem Orange. Ja, macht man auch nichts verkehrt. Ist natürlich nicht der goldene Schriftzug, aber hey. Ich mag persönlich auch diese, also ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, aber diese Insel als schwarzen Schatten. Also, dass das auf dem Japanischen so extrem dunkel, also der Kontrast so stark ist. Das mag ich persönlich auch, so in Anspielung an den Fall da noch. Und das ist halt im Deutschen, ich finde auch schade, dass das Bild so ein bisschen diese Verschwommene hat. Wenn ich das jetzt wirklich auf dem Band mir angucke, dann kommt mir das irgendwie wirklich wie so ein Urlaubsfoto, was man selber mal geschossen hat drüber, auf dem deutschen Band, während das andere dann doch irgendwie mehr Klasse hat. Das ist ein bisschen schade, wobei ich sagen muss, trotzdem, beide Cover sind schön anzusehen. Also, wenn ich das mir so angucke, da gibt es Cover, die ich persönlich weniger mag und die weniger ästhetisch wirken. Nur bezogen auf den Fokus auf die Insel ist das deutsche, die deutsche Idee halt wesentlich schwächer. Ja, würde ich mich soweit anschließen. Also ich kann ja auch nur sagen, was Philipp gesagt hat. Ich finde, im Deutschen wird es nicht unbedingt klar, dass es eine Insel ist. Es könnte auch genauso gut eine Wolke sein. Und ja, da ist die Insel im Japanischen schon wesentlich mehr zu erkennen. Und ja, auch was Wiebke gesagt hat, dass sie halt so in Schwarz gehalten ist, ist sehr schön. Persönlich finde ich den Sonnenuntergang im Deutschen, den sieht man halt mehr, der ist kräftiger dargestellt. Und ja, aber trotzdem, ja, Wie immer, so eine Mischung aus beide wäre ganz nice. Ich erinnere mich, dass ich das, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt habe. Aber ja, so wie wir es jetzt haben, ist es, denke ich, auch ganz schön geworden. Ich muss sagen, ich denke gerade so an einen Detektiv-Con-Reiseführer, wenn ich mir das Cover so jetzt angucke. So ein schönes Urlaubsbild und Con mit so einer Campingausrüstung quasi auf dem Rücken. Also falls das in der Planung ist, kann man auch so ein Cover dafür verwenden, um dann einen Detektiv-Con-Reiseführer anzubieten. Das wäre gut, den würde ich sogar kaufen. Und du kannst sogar in London damit umherreisen und wer weiß wo noch. Dann natürlich wie immer Gosho Aoyama, der Autorenschriftzug und Egmont Manga auf dem Buchrücken. Viele der Elemente nochmal, Band 100, Conan, der vor der Steinkugel wegläuft. Und auf der Rückseite des Bandes Mystery oben auch in Orange gehalten. Im Schlüsselloch sehen wir Jin in einer sehr coolen Zeichnung. Jin war ja tatsächlich noch nie in einem Schlüsselloch und jetzt ist er im Band 100 drin. Das ist natürlich dem Anlass sehr angemessen und hier so eine zweite Zeichnung. Er wurde schon mal auf einem schon Sunday-Cover so dargestellt, aber jetzt auch für die Leser des deutschen Manga kann man jetzt offiziell in seinem Band mal sehen, dass Jin in der Tat rote Augen hat, was ihn abhebt, weil ansonsten hat eigentlich fast jeder Charakter der Serie blaue Augen, weil Aoyama das gerne so mag, aber nein, Jin hat im Manga tatsächlich rote Augen. Auf jeden Fall eine sehr coole Schlüssellochzeichnung. Also ich finde, die Schlüssellochzeichnung ist der einzige Grund, wenn man das jetzt so bewerten möchte, warum ich persönlich den Originalband tatsächlich, also das vermisse ich bei dem Spezialband quasi, weil das ist echt cool. Also dieses Bild von Jin, wenn man das auf der Rückseite hat und umdreht, ich finde, das ist so ein Wow-Effekt, weil dieses Bild so, also ich finde das richtig, richtig cool und ich freue mich auch, dass es das zu haben. Deswegen bin ich froh, beide Versionen gekauft zu haben. Ja, es gab ja auch, ich will nicht sagen deutliche Kritik an dem Band 100 Covermotiv, als der Band damals in Japan veröffentlicht wurde, weil er halt so, ja, unspektakulär ist, wie Lasse es vorhin auch schon erklärt hatte. Conan steht da halt vorne in Subaru Okiya Outfit, im Hintergrund eine Insel, Wasser, Sonnenuntergang, nichts Außergewöhnliches, nicht so Party Party 100, yeah, geil, toll, sondern halt einfach ein Cover, als wäre es Band 17, Band 63 oder Band 95. Und genauso, unspektakulär ist halt einfach Band 100 gehalten. Wobei ich das gar nicht so schlecht finde, muss ich ehrlich sagen. So einfach passt in die Reihe. Man hatte ja dann im Japanischen auch diesen extra Umschlag, den es ja in einer Shonen Sunday-Ausgabe dazu gab. Also es gab ja in der Shonen Sunday damals zum Release so ein Doppelcover, dass man, wenn man die Shonen Sunday Cover zusammenhält, dass man dann ein großes Motiv hat. Das gibt es ja häufiger bei der Shonen Sunday. Und dieses Motiv war dann in einer der beiden Ausgaben auch drin als Sonderumschlag für den 100. Band, wo halt verschiedene Charaktere drauf sind. Conan, Heiji, Akai, Agasa, Kid und Kokage. Das war dann halt wieder so ein, ja, das ist halt so ein Jubiläumsumschlag, sag ich mal. Und im Deutschen hat man es halt damit gelöst dann, dass man zwei verschiedene Ausgaben hat. Einmal diese Normalversion, die halt auch unspektakulär, unauffällig ist. Bis auf Jin im Schlüsselloch, das ist natürlich sehr auffällig. Und dann diese, ja, Party-Jubiläumsausgabe in Gold und, ja, festlich geschmückt sozusagen. Ja, finde ich ganz gut und gelungen und passt zu Conan, sag ich mal. Ja, ich muss auch sagen, da du jetzt ja schon unser Spezialbandcover angesprochen hast, würde ich sagen, würde ich mich anschließen. Also ich finde das auf jeden Fall passend gewählt, weil Band 100 ist schon eine enorme Zahl und da finde ich, darf es ruhig mal ein bisschen, ja, fröhliche Partystimmung sein. Und da haben wir ja Conan in diesem Festanzug und das Feuerwerk und allein auch die Goldfolie halt, und das ist ja schon was Besonderes und deswegen habe ich auch, ja, keine Mühen gescheut, sozusagen die Spezialausgabe zu erwerben, weil ich finde, Band 100 ist eine wichtige Zahl, ein Jubiläum, und das kann sich auch schon ruhig von den anderen Bänden abheben. Ja, das Spezialausgabencover, wir haben keine Backsteine mehr, sondern alles ist komplett in Gold gehalten, außer das Hintergrundfoto, welches diesmal ein Feuerwerk ist. Detektiv Conan, der Schriftzug in Rot. Und wir sehen dazu auch einen anderen Conan, der einen Anzug mit Fliege trägt, feierlich. Da hatte ein User von unserem Discord auch rausgefunden, woher der kam, nämlich von einem alten Jubiläumscover, der Show on Sunday von 2009. Ursprünglich war auf dem Cover übrigens auch ein Fußball abgebildet, den Conan halt hochhält mit seinen Beinen so. Das erklärt auch die Beinhaltung hier so ein bisschen. Der Fußball hat es aber nicht aufs Cover geschafft. Dafür, wie gesagt, Feuerwerk. Das wäre er. Ja. Und auf der Rückseite haben wir dann Conan und Ran im Schlüsselloch in einer sehr alten Zeichnung mit einem Blumenstrauß, eben wegen Glückwunsch 100 Bände. Und damit sie es vom Gold abhebt, die Inhaltsangabe hinten und der Egmont Manga Schrift www.egmontmanga.de mit schwarzem Hintergrund gehalten, so ein bisschen wie der Gosho Aoyama Schriftzug. Eins muss ich sagen, das Gold sieht, wenn man es in der Hand hat, wesentlich besser aus als auf den Fotos, die es online gab vorher. Da gab es ja so diese Preview im Egmont Manga Livestream und auch im Shop. Ich finde, da ist das Gold überhaupt nicht gut rübergekommen. Das sah da eher blöd aus. Jetzt, wenn man es so in der Hand hält, finde ich, es sieht deutlich besser aus. Trotzdem teile ich die Kritik, dass ich fände, das wäre als extra Umschlag, den man rummachen könnte, wäre es besser gewesen. Kann man ja trotzdem für 10 Euro verkaufen und so, als separate Version. Ja, und auch eine coole Idee wäre gewesen, es ist jetzt einfach nur Gold, einfach eine goldene Fläche. Was man natürlich auch hätte machen können, ist, dass man trotzdem Backsteinmauer nimmt und die halt vergoldet. Aber dass es nicht halt so klinkermäßige Farben sind oder halt dieses typische Ziegelsteinrot, sondern dass es halt goldene Backsteine sind stattdessen für diesen Umschlag, damit es ein bisschen mehr dieses typische Con-Feeling vermittelt. Aber gut, ja, goldene Fläche oder goldene Backsteine. Dass es nur wirklich kein Umschlag ist, sondern halt wirklich Hardcover-mäßige Sache, das ist schon ein kleines bisschen schade, aber ich hätte mir eh beides gekauft. Das heißt, für mich so als Hardcore-Fan macht es nicht den großen Unterschied. Ja, ich habe tatsächlich nur die, in Anführungszeichen, nur die Spezialausgabe gekauft, eben weil das ein besonderer Anlass ist. Mit Band 100 natürlich, muss aber auch sagen, ja, das Gold sieht sehr schön aus, der ganze Band ist wirklich edel gehalten und die 10 Euro auch wirklich wert. Stimme aber bei dir vollkommen zu, dass ich den Umschlag, wie es im Japanischen dann war, auch tatsächlich besser finde. Erstens, weil, wenn man sich beide Bände kauft, mal so gesehen, dann stellt man sich die ins Regal und hat dann auch immer dieses, die Unterbrechung sozusagen von diesem Gold und die. Man hat ja oben auch diese am Buchrücken von Detective Conan diese kleine Geschichte, die oben entlang läuft, wo Conan gerade von einem Ball getroffen wird oder so. Ich weiß gar nicht, wie der Stand ist. Und das wird von dem 100. Band in der Spezialausgabe ja auch unterbrochen, weil da einfach Conan ist mit einem Daumen hoch. Finde ich es eigentlich recht schick. Man sieht aber auch nicht, wer im Schlüsselloch ist in der normalen Ausgabe, sondern hat hier Conan und Ran. Okay, ist noch verkraftbar. Ist ganz nett, auch die Goodies, die ja noch dabei sind, da gehen wir bestimmt gleich noch drauf ein, ganz nett, aber ich hätte es tatsächlich besser gefunden, wenn man eine Version hätte, ich sag mal den normalen Band, mit einem extra Umschlag als Feierlichkeit zu Band 100, den man halt dann auch nur bekommt, wenn man ihn sozusagen zu Beginn direkt kauft zum Release, als Zeichen, dass man dabei war, hat man dann zwei Bände, die man sich ins Regal stellt, dann steht da zweimal Band 100 im Regal oder steht halt nur der Spezialband da, der so ein bisschen das den Rahmen sprengt. Oder steht nur die normale Ausgabe natürlich da, dann ist natürlich alles wie gehabt. Das macht ja keinen Unterschied dann zu normalen Bänden, wie gesagt, aber ja, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich kann das verstehen, dass man es so gemacht hat, aber ich hätte, also mir persönlich hätte ein Umschlag auch besser gefallen, muss ich ehrlich zugeben. Ja, von der Kontinuität des Side-Story, sag ich mal, an dem Buchrücken, von dem Backsteinmuster, der, ja, was dann komplett im Regal steht und so, da hätte ich es tatsächlich auch besser gefunden, wenn wir quasi unser Goldmotiv, was jetzt den Spezialausgabenband zehrt, wenn das als Umschlag vorhanden wäre und wenn man den dann ja abgemacht hätte, dass man dann quasi den regulären Band in der Hand hält. Und ja, das wäre so gesehen besser gewesen, weil dann verpasst man erstens nichts in dieser kleinen Side-Story da oben, man verpasst nicht die Schlüsselloch-Charaktere und ja, so ist es halt. Ich persönlich würde mir nicht zweimal Band 100 ins Regal stellen, weil ich finde, das sieht blöd aus, weil da hast du 99, 101 und zweimal die 100 sieht doof aus. Aber ja, deswegen ist es halt so ein bisschen, ja, blöd gelaufen. Man weiß nicht warum. Vielleicht war diese Umschlagsgeschichte irgendwie nichts oder so, dass das irgendwie nicht durchgegangen ist oder so. Ich weiß es nicht. Aber so wie es in Japan ist mit dem Umschlag, das ist ja da schon regulär so seit Band 1, da habe ich damals schon gesagt, als ich das gesehen habe, boah, das ist eigentlich richtig edel und gut. Das wäre eigentlich für unsere Bände auch was. Und ja, gerade jetzt bei Band 100 wäre das ja auch was Nettes gewesen, weil ich meine, selbst wenn nur Band 100 diesen Umschlag gehabt hätte, wäre es ja trotzdem schon was gewesen, wo er sich als Spezialausgabe Jubiläum Band 100 von den anderen Bänden abgrenzt. Ja, die Spezial- oder den Band 100 habe ich übrigens ja auch bestellt aus Japan in der japanischen Version. Logischerweise in Japan verkaufen die deutsche Version wahrscheinlich gar nicht so regulär. Will ja auch keiner haben. Den habe ich mir bestellt und habe mir auch bei YouTube, auf unserem YouTube-Kanal, youtube.com/connennews, unboxed. Also schaut da gerne mal rein. Und da habe ich auch da die Shonen Sunday vorgestellt mit diesem Extra-Umschlag. Falls ihr den mal sehen wollt, wie der so in real sozusagen aussieht, könnt ihr euch da gerne mal anschauen. Das Unboxing auf unserem YouTube-Kanal, wie gesagt. Wenn wir den Band aufmachen, sehen wir Gosho Aoyama, der erschlagen wurde mit einer Fuchsmaske auf dem Gesicht. Und er erzählt, wie er recherchiert hat für den großen Fall in diesem Band, zu dem wir gleich noch kommen. Eine sehr nette und passende Geschichte dazu. Dann haben wir gleich hier am Anfang das Impressum. Also ich gehe jetzt den regulären Band durch. Normale Ausgabe, Detektiv Conan Fukuoka Yama aus dem Japanischen von Joseph Schanel. Erste Auflage, Marco Walz, Christian Schmidt, Claudia V. Philhauer, Angelika Schönhuber, Printed in the EU und der Verweis auf den Egmont Manga Shop und egmontmanga.de. Dann haben wir das alternative Cover da, welches Conan und Shinichi mit dem Solar Skateboard zeigt, was anders als die meisten alternativen Cover nicht so den riesigen Bezug hat zu der Handlung in dem Band, aber trotzdem eine ganz nette Illustration, Band 100. Ich finde das gerade so schön, weil das auch wieder zeigt, das, was ich gerade auch schon erwähnte mit dem Cover, dass das einfach bodenständig ist und nicht so abgehoben die großen Feierlichkeiten an die Glocke gehängt, sondern einfach ein Standard-Conan-Motiv mit dem Solar-Skateboard, was im Manga ja eigentlich gar keine so große Rolle spielt. Das war ja nur in, glaube ich, 2 oder 3 Fällen mal zu sehen. Aber trotzdem einfach so ein ganz normaler Conan und nicht irgendwie der da groß die... Man hätte auch einen machen können, der ja groß Party macht, irgendwas mit Luftballons oder eine Torte oder so. Aber nö, man nimmt hier einfach so ein Conan mit einem Solar-Skateboard. Hey, was soll's. Finde ich halt sehr bodenständig und gefällt mir. Dem kann man definitiv was abgewinnen. Auf der nächsten Seite haben wir dann, wie immer, den Recap aus dem letzten Band und den Inhalt, wo sich leider ein Fehler eingeschlichen hat beim Inhalt. Es sind hier nämlich nur 10 Kapitel gelistet, denn das eigentliche 9. Kapitel, der heimliche Schreinbesuch, fehlt hier in dieser Liste und Kapitel 10 wurde als 9 genummeriert und 11 als 10. Das ist ein bisschen schade, weil, wie man im Conan-Forum bei uns auch nachlesen kann, es gab mal wieder einige Fehler in den Weekly-Versionen dieser Kapitel. Und es gibt jetzt hier gleich am Anfang im Inhaltsverzeichnis den Patzer. Und dann gibt es auch einen größeren Fehler gleich im ersten Kapitel des Bandes, wo ein Fehler aus dem Weekly schlimmer gemacht wurde in der Korrektur. Das ist ein bisschen blöd, dass es gleich so am Anfang kommt. Aber tatsächlich sind sonst alle Fehler aus dem Weekly behoben worden. Also Egmont Manga wie bei Band 99 hat wieder hier bei der Fehlerkorrektur diesmal einen sehr guten Job gemacht. Also alles Mögliche von Übersetzungskleinigkeiten und sowas alles und sonstigen Fehlern wurde alles korrigiert. Gab da auch mal irgendwie so einen kleinen neuen Fehler, dass irgendwie ein Soundeffekt, der im Weekly eingedeutscht war, jetzt hier nicht mehr eingedeutscht ist im Band. So eine Kleinigkeit gibt es mal, aber sonst im Großen und Ganzen wurden die Fehler zumindest behoben, die im Weekly da waren. Nur es ist jetzt halt so blöd, dass hier gleich am Anfang zwei dicke Brummer kommen. Das spiegelt aber nicht den gesamten Band wieder, zum Glück. Dann würde ich sagen, wir starten rein in die inhaltliche Besprechung von Band 100. Wir haben in diesem Band drei Fälle. Einmal die große Detektivshow im Fernsehen. Da hatten wir mit dem ersten Kapitel angefangen in Band 99 und jetzt kommen dazu noch zwei Kapitel. Dann ein großer Sechskapitelfall und dann am Ende nochmal ein Dreikapitelfall. Und zu dem TV-Show-Fall erzählt uns jetzt erstmal Philipp etwas. Ja, genau. Ist ja schon etwas her, dass wir den letzten Band in den Händen hatten, falls ihr euch nicht erinnert. Das war ja ein Fall, den Yusaku im Fernsehen lösen wollte, in einer Live-Show. Und es gab dann leider die Problematik, dass Yusaku verhindert war durch eine Lebensmittelvergiftung. Dann wollte Yukiko einspringen. Das ging dann also als Yusaku verkleidet, ging dann aber auch nicht, weil sie auch kurzerhand passen musste. Und dann stand doch plötzlich der Yusaku vor der Tür. Und jetzt stellt Conan direkt zu Beginn dieses Bandes fest, dass es gar nicht Yusaku ist, sondern es stellt sich heraus, dass das Kaito Kid in Verkleidung ist. So Conans Vermutung. Und genau, die haben dann noch ein bisschen Zeit, bis dann diese TV-Live-Show beginnt. Und Conan erzählt nochmal, worum es in dem Fall geht. Verschlossene Räume. Alles sehr unaufgeräumt. Drei verschiedene Tatorte, wie gesagt, die scheinbar gar nichts miteinander zu tun haben. Während dann Conan so seine Schlussfolgerungen präsentiert oder so ein bisschen auch versucht, Kaito Kid oder den verkleideten Yusaku zu foppen und immer zu sagen: Hey, kommst du selber nicht auf die Lösung? Wie blöd bist du eigentlich? So immer durch die Blume gesagt. Sie kommen aber nicht ganz zum Schluss dieser Vorbesprechung und dann klingelt es auch schon an der Tür. Das TV-Team ist da und ja, Conan muss dann den Fall sozusagen live lösen, per Stimmenverzerrer und über Yusaku oder Kaito Kids, über Kaito Kid sozusagen als schlafender Kaito Kid mehr oder weniger, der als Yusaku verkleidet ist. Das gelingt dann auch. Sie stellen fest, dass die Moderatorin dieser Live-Show die Täterin ist. Wie genau das Ganze dann abgelaufen ist, das lest sie dann am besten selbst. Ich muss aber, glaube ich, auch an dieser Stelle schon vorweggreifen, was am Ende noch passiert, denn das ist gar nicht mal so unerheblich auch für den nächsten Fall. Denn dann stellt Conan ganz schockiert fest, als die Täterin dann überführt ist und so weiter und so fort, der ganze Fall vorbei, dass es doch gar nicht Kaito Kid in Verkleidung war, sondern Kaito Kid taucht direkt zur gleichen Zeit irgendwie an einem anderen Tatort auf, sondern es war jemand anders in Verkleidung. Und wer das sein könnte, das erfahren wir auch noch in diesem Fall, nämlich Wermut aus der schwarzen Organisation. Man hat hier dann schon so ein bisschen die Vorahnung oder die Einleitung zum nächsten Fall mit der schwarzen Organisation. Man sieht auch dann direkt Shuichi Akai und das ganze FBI, das dann in Yusakus oder Shinichis Haus vor Ort ist und das ganze Vorbereitung so ein bisschen trifft. Also das Ganze geht schon so in Richtung Treffen mit der schwarzen Organisation, das dann der nächste Fall sein wird, den ich nicht mehr vorstelle. Von daher bleiben wir noch erstmal beim ersten Fall. Und wie gefiel euch dieser erste Fall mit einem scheinbaren Kaito Kid, der dann doch nicht Kaito Kid war? Wie gefiel euch das denn? Dieses Zusammenspiel von Kaito Kid in Anführungszeichen mit Conan, weil Conan denkt das ja und wer dann eigentlich in der Maske steckt, bestätigt das ja auch so. Und so dann im Nachhinein dieses ganze Banter-mäßige zu sehen, wo sich so ein bisschen kabbeln und Sprüche aneinander werfen, das dann zu sehen, dass das eigentlich Wermut war, dann so ganz am Ende. Macht schon irgendwie so ein bisschen lustig und dieses Ende von dem Kapitel, von dem Fall, ist schon so ein guter Teaser für das, was danach kommt. Also man wäre auch nicht überrascht gewesen, wenn danach nichts passiert wäre, weil es ist Detective Conan. Und es muss nicht immer was passieren, nur wegen dem Cliffhanger. Ja, und sonst insgesamt so der Fall an sich mit diesem, mit dieser Verbindung da und ach ja, irgendwie. Ist schon ein solider Fall, ist schon ganz gut so. Und diese Art der Präsentation, wie das so dann mit dem Fernsehen ist und diese Nachstellung da in der Bücherei, das ist schon alles ganz schick. Der eigentliche Trick ist jetzt aber dann nicht so spektakulär. So dieses alles drumherum ist so ein bisschen spektakulärer, aber das macht es dann insgesamt trotzdem noch so einen guten Fall. Und was vor allem wichtig ist, er funktioniert sehr gut als Einleitung auf das, was jetzt noch kommt, auch in Band 99 war das ein guter Cliffhanger, fand ich. Und jetzt hier auch als Einleitung in diesem Band und als Überleitung finde ich, dass dieser Fall da einen sehr guten Job macht. Ja, ich muss ja zugeben, dass ich schon ganz vergessen hatte aus den Weekly-Kapiteln, wie das Ende dieses Falls war und war dann umso erstaunter, als ich den Fall in diesem Band nochmal neu gelesen, also neu in Anführungszeichen gelesen habe, dass eben doch nicht Kaito Kid hinter der Maske steckt. Also das finde ich ein sehr schönes doppeltes Versteckspiel. Ist ja auch immer eine regelmäßige Kritik an der Serie Detective Conan, dass es zu viele Verkleidungen gibt und zu viel Wirrwarr mit diesen verschiedenen Doppelidentitäten und Bourbon hat hier sieben verschiedene Namen, die man sich gar nicht alle merken kann. Finde ich hier sehr schön gemacht mit diesem Versteckspiel. Ja, also wie Lasse auch schon sagte, der Fall an sich, der ist wirklich unspektakulär, tut eigentlich gar nichts zur Sache mit dieser Live-Show und so, eher ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, möchte ich fast sagen. Ja, wie genau das denn war, tut auch überhaupt nichts zur Sache. Wichtig ist hier eigentlich die Einleitung auf den großen Organisationsfall und das macht dieser Fall eigentlich perfekt. Ja, dass dann Yusaku, Yukiko und ein potenzieller Kaito Kid da noch mit im Raum stehen, umso besser. Ja, fand ich sehr schön. Macht nichts verkehrt, dieser Fall. Also ich bin da insgesamt, glaube ich, dann bei durchschnittlichen 3 von 5. Was gibt man Stimmenverzerrern? Man könnte auch 4 geben, aber ich bleibe hier mal bei den durchschnittlichen 3. Obwohl es war eine gute Einleitung, von daher gebe ich dann doch 4. Habe ich nochmal schnell umentschieden. Ja, bei den 4 von 5 bin ich auch. Also wenn ich jetzt nochmal den, ja, das erste Kapitel aus dem Band 99 ranziehe, da gab es ja dann auch schon schöne Momente und ja, so ein bisschen Comedy-Action mit Yukiko und Yusaku und dann, ja, das war sehr schön. Und dann das Ende halt, wo dann der vermeintliche Yusaku mit seinem Grinsen vor der Tür steht, wo ich auch dachte, oh ja, das ist jetzt Kid in Verkleidung. Und auch erst hier in Band 100, als dann so, ja, Kid eben nicht auf die Lösung kam und Conan ja so sagte, ja, du hast doch mal gesagt, dass du das durchschauen kannst, das ist so deine Spezialität. Und da wirkte das schon so ein bisschen, ja, schwammig, wo ich dann so sagte, nee, das ist doch nicht Kid oder so. Und ja, dann, aber bis zum Ende ist das dann so aufrecht erhalten geblieben. Und ja, das war sehr schön dann auch, wie gesagt, das Ende, als sich dann rausgestellt hat, dass Yukiko und Yusaku das alles geplant haben. Sehr schöne Einleitung und ja, macht auf jeden Fall Lust weiterzulesen. Und es ist gut, dass wir auch weiterlesen können. Wobei ich da sagen muss, ich finde gar nicht so sehr, dass das Kid nicht auf die Lösung kommt. Ich glaube, das war für mich weniger das Indiz, weil das ist so ungefähr das Level, was ich Kaito Kid auch zutrauen würde, dass er halt so ein Trick nicht durchschaut. Er sagt ja, ich bin Dieb, nicht Detektiv. Und Conan sagt nicht irgendwie, du hast doch mal gesagt, du löst, er sagt halt immer nur so, ja, fällt dir nicht mehr auf und so. Und ich habe das einfach so comedy-mäßig wahrgenommen, weil Wermut spielt ja hier ihre Rolle als Kaito Kid relativ gut und dass er dann auf den Track nicht kommt, finde ich, hätte ich eher in Character für Kaito Kid gefunden. Was halt viele bemerkt haben, ist dann in diesem ersten Kapitel, also in Band 99, der grinst Kid ja dann am Ende so, aber es gibt hier so ein Panel, wenn Con dann mit Yusaku von der Tür weggeht, wo Yusaku alles klar oder Roger oder so sagt, dann ist dieses so typische dann mit dem Grinsen und dann sind die Augen so schattiert und so ein bisschen düster und dass da Leute gesagt haben, das ist irgendwie ein Ausdruck, der ist irgendwie ein bisschen zu finster für Kaito Kid, auch wenn er irgendwie in Verkleidung ist und ja, das hat dann ja auch gestimmt. Ja, um meine Bewertung auch nochmal abzugeben. Also ich habe viele Momente, die ich einfach nochmal beleuchten möchte. Zum einen ist es das, was ihr jetzt viel diskutiert habt. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin da irgendwie noch so zwischen der Meinung, die Lasse jetzt vertritt und Olli vertritt. Tatsächlich war es für mich auch nicht klar während des Lesens so direkt, dass es jetzt nicht Kaito Kid ist. Also es gibt zwar Indizien, aber so dass es jetzt so direkt so offensichtlich war, so wie Olli es beschrieben hat, war es für mich nicht. Als dann, aber was für mich das Entscheidende ist, wenn dann so eine Lösung rauskommt, wie dass es Wermut ist, dann lese ich mir das nochmal durch, welche Interaktion es dann gab und so weiter. Und dann, finde ich, liest sich das Ganze anders, weil wenn ich so das Level einordnen müsste zwischen dem detektivischen Vermögen von Kaito Kid und dem detektivischen Vermögen von Wermut, dann würde ich halt sagen, dass Kid da noch einen Tacken mehr hat als Wermut und dass ich sozusagen diesen Unterschied dann quasi in diese Diskussion zwischen den beiden rein interpretiere, dass man dann so denkt, ha, vielleicht ist das tatsächlich noch ein Ticken, fällt dann einem doch auf, ja, dass das Kid da so wenig mitdenkt, ist dann doch ein Ticken nicht Kid vielleicht, so wie man sich vorstellen würde. Das war so das, was ich dann so irgendwie interpretiert hat. Und genau das macht den Fall so aus meiner Sicht so stark, weil man unendlich viele Szenen hat, finde ich. Der hat einfach einen unglaublich hohen Wiederlesewert. Also alleine die Tatsache, der Beweis dann für die Schuld der Täterin zum Beispiel, wenn man dann wieder durch alle Pellen durchguckt und nach dem Beweis sucht, weil man den halt sieht. Das finde ich halt cool, das kann man halt machen. Oder halt eben sich nochmal die Interaktion zwischen vermeintlich Kid und Con durchzulesen. Deswegen ist der Fall tatsächlich für mich stärker als nur ein reiner 4 von 5 Fällen. Aber es ist natürlich auch nicht... Also weil der Fall selber nicht ganz so stark ist, würde ich dann halt sagen, es ist so eine 4,5 von 5, weil ich finde ihn einfach, ich weiß, wie ich da gesessen habe und das Weekly gelesen habe und ich fand es so unglaublich cool, weil so viele Charaktere irgendwie mit integriert worden sind. Es war irgendwie wieder Yusaku, Yukiko tauchen auf, dann ist Kaito Kid plötzlich da, Megure taucht an manchen Stellen aus, Nakamura wird erwähnt. Also es sind einfach viele Charaktere, die auch mit eingeführt werden und ich mag sowas irgendwie dann doch, wenn man so das Gefühl hat, dass viel zusammenspielt. Und das war bei dem Fall, irgendwie hat mich das unglaublich gecatcht. Deswegen bin ich mit dem Fall tatsächlich sehr zufrieden. Und ich finde, das ist ein unglaublich guter Auftakt mit der Schlussfolgerung und mit dem, was in dem zwei Kapitel, wie viel sind es? Ich glaube, es ist am Ende. Zwei Kapitel, genau. Das ist einfach unglaublich gut, um die Spannung aufzubauen und macht Band 100 auf jeden Fall schon mit legendär. Ja, wir haben ja kürzlich auch einen Themenpodcast aufgenommen. Wer ist der beste Ermittler in Detektiv Conan? Und da sind wir ja unter anderem auch auf Kaito Kid und Wermut eingegangen, wie auf viele, viele andere Charaktere, die wir so ein bisschen eingeordnet haben vom Intelligenz- oder Ermittler-Level. Also falls ihr den noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Das ist tatsächlich sehr, sehr interessant. Und das sage ich nicht nur, weil ich mit dabei war. Ja, aber stimme ich auch zu, ob man das jetzt herausfinden könnte anhand dessen, wie Conan mit dem vermeintlichen Yusaku umgegangen ist, ist dann schwierig. Aber ja, genau, ich kann beide Sichtweisen tatsächlich nachvollziehen, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen zu dem Fall, der einen Großteil dieses Bandes einnimmt, die FBI gegen die schwarze Organisation, die Schlacht um Umisarojima. 6 Kapitel. Wir legen los gleich mit einer sehr schockierenden Szene damals. Der Hype war riesig, als da die ersten Leaks für kamen, die ersten Spoiler und das vollständige Kapitel von der Eröffnungsszene, wo Jin erstmal einen FBI-Agenten umbringt. Und dann wussten wir gleich, jetzt steht uns was Größeres bevor. Conan und Detective Boys lesen dann auch darüber, dass mehrere tote Ausländer gefunden wurden in letzter Zeit und stolpern dann quasi über eine Mordszene, wo dann ein weiterer Ausländer plötzlich tot auf der Straße liegt. Der Verdacht ist, er könnte gesprungen sein oder geschubst worden sein von einem hohen Gebäude. Conan guckt hoch mit seiner Zoom-Linse und sieht dort Wodka, der dem Toten hinterher schaut, schickt dann so halb around die Detective Boys weg und untersucht die Leiche, wobei er auch so ein bisschen ins Fadenkreuz von den ganzen üblichen schwarzen Organisationsagenten gerät. Gin und Wodka sind da auf dem Dach, haben zwei FBI-Agenten erledigt, so also einer ist tot oben und einer tot unten auf der Straße. Chianti und Korn sind da und zielen auf die Straße, sichern das ab und haben auch Korn im Visier. Und Gin sagt schon so, ja, er schießt den mal. Man sieht Korn ins Gesicht zwar nicht, weil er sich seine Kapuze aufzieht, nachdem er den FBI-Ausweis gefunden hat von dem Toten. Aber Jin sagt, ja, schießt das Kind trotzdem weg. Doch dann schreitet Kia ein. Kia, die wir wirklich lange, lange, lange nicht gesehen hatten. Wirklich, ihr letzter Auftritt war im Kaufhausfall, in diesem Kaufhausbombenfall mit dem Narbenakai. Sonst haben wir sie nur mal im Hintergrund ab und zu gesehen und in Flashbacks. Jetzt ist sie aber auch wieder da und sagt, ah, nee, da kommen auch Zivilisten. Wenn wir das Kind ja jetzt erschießen, sind zu viele Zeugen, wir müssen weg. Und die schwarze Organisation haut ab. Conan geht dann zu seinem Haus, weil er da seine Eltern und Akai telefonisch nicht erreicht, weil na, FBI, das will Akai bestimmt wissen. Geht da hin, findet er unter anderem Jody, Camel, James Black. Die sind alle mit ganz vielen FBI-Agenten da in der Villa Kudo, weil die schwarze Organisation seit einiger Zeit mehrere FBI-Agenten tötet und sie ihr ursprüngliches Hauptquartier aufgeben mussten in Japan und jetzt hier in der Villa Kudo temporär Unterschlupf gefunden haben. Denn irgendwie hat es die schwarze Organisation geschafft, die Codes des FBI, die sie für ihre Treffpunkte verwenden, zu knacken. Und dann sagt Con, ja, das ist ja auch ganz einfach und zerlegt den Code komplett. Und diese, wo man so mehrere geometrische Figuren übereinander legen muss und dann erhält man halt einen Ort, ein Datum und eine Uhrzeit. Das kann Con dann mit ein bisschen mit zwei ausgedruckten Seiten und ein bisschen Klebeband und Schere und so alles entschlüsseln. Sehr professionell, dieses FBI. Und dann beschließt jedenfalls das FBI, wir stellen der schwarzen Organisation jetzt eine Falle mit einem fingierten Code. Und Camel geht da unter anderem hin, kriegt von Akai noch eine Mütze mitgegeben, weil er eigentlich tot ist. Und es wird dann ein falscher Code konstruiert, der das FBI, der die schwarze Organisation in die Fänge des FBI locken soll. Doch nachdem die schwarze Organisationsagenten den Code gelesen haben und entschlüsselt haben, fällt jemandem eine Ungereimtheit im Code auf, nämlich Rum, die Nummer 2 der Organisation, mischt sich in die Sache ein, die Falle des FBI schnappt zu, aber umgekehrt, da die Organisation, die nun von der Falle Kenntnis hat, kann das FBI aufmischen, wobei Camels Wagen richtig doll von einem Schuss von Jin erwischt wird und die werden da verfolgt von Chianti und Korn und Yusaku und Yukiko, die waren einkaufen für die ganzen FBI-Agenten, kommen dazu und auch Yusaku erkennt sofort einen Fehler in dem Code, denn Jody hat beim Erstellen des Codes leider bei der Romanisierung von japanischen Sachen den Laut Hu hat sie dann mit HU romanisiert und nicht mit FU, wie es eigentlich sonst in der Umlautschrift, die bisher verwendet wurde, der Fall ist. Hu. Ja, blöd gelaufen. Camel muss jetzt entkommen, kriegt dafür Anweisungen von Con und Akai, wie er irgendwie erst Chianti und Korn und dann auch Gin und Wodka in dem Porsche abhängt. Dabei fährt er dann auf eine künstliche Insel in der Bucht von Tokio, wo schon Kier und Wermut auf einem Motorrad auf ihn warten und Kia schießt auf ihn, verfehlt natürlich aber absichtlich seinen Kopf und dass der Wagen mit Camel stürzt ins Meer. Er kann sich aber befreien und taucht weg und schwimmt in der Bucht von Tokio entlang mit der Strömung und kommt dann auf einer Insel in der Bucht von Tokio an, wo er sich dann ausruht und Lagerfeuer macht auf Anweisung von Conan, was aber ihm zu Verhängnis wird, weil auch Jin das Feuer bemerkt. Und so macht sich die schwarze Organisation auch auf den Weg zur Insel und auch Akai und Conan machen sich auf den Weg, Akai in seiner Verkleidung als Subaru. Und so beginnt dann in der zweiten Hälfte von diesem Fall ein Katz-und-Maus-Spiel auf der Insel Umizarojima eben in der Bucht von Tokio, basierend auf der realen Insel Tsarushima, wo dann am Ende des Falles Camel sich nicht vollständig verstecken kann, weil die Organisation die Insel in Brand steckt und dann auf dem Pier in eine Konfrontation gerät und Kia ist schon ganz nervös, weil Korn angeblich den Agenten wiedererkennt, aber er will ihn genau sehen und dann denkt Kia natürlich, es ist von damals, als sie zurück in die Organisation geschmuggelt wurde und am Ende des Falles kann dann aber erfolgreich der Tod von Camel vorgetäuscht werden, nochmal quasi, weil sie nicht erkannt haben und auch Korn kannte ihn eigentlich von einer anderen Begebenheit, nämlich von der Gelegenheit, wo Akais Covertarnung in der schwarzen Organisation aufgeflogen ist. Das war diese Geschichte mit Camel, der da im Lagerhaus, wo der alte Mann war von der Organisation, wo Akai sich eigentlich mit Jin treffen sollte, wo dann Camel die ganze Sache versaut hat und dann Akais Tarnung zerstört hat. Von damals kannte Korn Camel, weil damals hatte Rum ihm ein Bild von Camel zugeschickt. Denn Rum war damals der alte Mann, der bei dem Treffen den Köder gespielt hat und damit Akai im Lagerhaus war. Und wir erfahren auch, dadurch, dass Rum sich einmischt am Ende des Falles, wer Rum denn tatsächlich ist. Es wird aufgeklärt, aber nur für uns Leser erstmal. Denn bei Rum handelt es sich um Kaninori Wakita, den Sushi-Koch, der dann am Ende seine Verkleidung als Sushi-Koch wieder anlegt und zurück in seinen Sushi-Laden neben der Detektei Mori geht, aber nicht, bevor er nicht einen finsteren Blick hoch zur Detektei Mori wirft. Ja, das ist die Schlacht um Umizarojima, 6 Kapitel. Ich würde gleich mal mit meinen Gedanken dazu anfangen. Dieser Fall ist mehr ein Action-Thriller-mäßiger Fall als ein klassischer Krimi-Fall. Es steht also mehr so in der Tradition von zum Beispiel dem Intro-Fall von Kier, Black Impact. Es gibt zwar so ein Mystery, so ein rätselmäßiges, so am Anfang, das wird dann aber schnell vergessen und dann eher so, es gibt dann immer noch so, die Charaktere sagen natürlich schlaue Sachen und Jin irgendwie erkennt dann irgendwie an den Fußspuren was und so. Also die Charaktere dürfen schon ihre Intelligenz verwenden, aber es ist nicht mehr so ein klassischer Krimi-Fall dann. Das hatten wir damals mit diesem ADP und so und dann Hyde und das alles, um das irgendwie zu machen, was auch damals schon eher so ein bisschen Alibi-mäßiges Mystery war. Und jetzt haben wir halt hier am Anfang das mit dem KD-Fu, mit diesem Code-Ding, was, muss man einfach so klipp und klar sagen, das ist einfach so ein klassischer Fall von Japaner verstehen Englisch nicht so gut, beziehungsweise haben nicht so viel Ahnung davon. Und das ist hier leider auch wieder der Fall, weil so Jody als Native English Speaker würde ihr das halt nicht passieren. Den Unterschied, den wird sie halt merken. Und dass hier dieser Englisch, dass dieser ganze Code so auf diesem Englischfehler basiert und allgemein darauf basiert, dass das FBI mit irgendwelchen so gebastelten Codes da, die man irgendwie lösen kann, indem man das mehrmals ausdruckt und dann so zerschnibbelt und so, ja, kompletter Quatsch. Und halt auch so Englisch in der Tradition ist so von dem Fall, wo Akai starb, da mit diesen ausländischen Schauspielern, war das ja auch mit diesem Shirapuri, wo es, was dann irgendwie Sit Down Please heißen sollte und so, wo man auch schon gemerkt hat, Englisch ist ja so ein bisschen wackelig und diese beiden Sachen, so diese Seichtigkeit von diesem ADP-Ding und dieses Unverständnis von Englisch, von dem Shirapuri, das spielt hier halt beides wieder so rein und könnte natürlich sagen, damit steht der Fall so in Tradition von anderen schwarzen Organisationsfällen, aber es ist halt mehr so, ja, so dieses mit Englisch und so, ja, das läuft halt nicht so. Wenn wir aber so von diesem Fall weggehen, finde ich, dass das ein netter, im Action-Thriller verfolgungsjagdmäßiger Katz-und-Maus-Fall war. Das funktioniert für mich alles recht gut. Und wie gesagt, so Black Impact-mäßig hat jetzt vielleicht am Ende nicht die Coolness, wie so ein Black Impact das hatte dann am Ende, weil hier darf auch Akai wieder snipen, dann mit der Granate und so, aber diese Art und Weise dann mit dem Kaugummi, mit der Kaugummi-Wanze, wie das dann gemacht wurde am Ende von Black Impact, das war da alles noch ein bisschen stärker und das ist hier nicht ganz so cool, aber trotzdem finde ich, dass hier doch einige sehr viele schöne Momente drinstehen und deswegen stehe ich dem Fall doch insgesamt recht positiv gegenüber, auch wenn es krimimäßig nicht der stärkste Fall war und wenn man halt trotzdem, dass man halt akzeptieren muss, dass diese ganze Code-Angelegenheit eigentlich schon ziemlicher Quatsch ist. Ach, du sprichst da so viele schöne Sachen an und ich kann da eigentlich auch nur einstimmen. Also, ja, der Code ist wirklich, naja, belanglos und wirkt fast ein bisschen lächerlich angesichts dessen, was für ein Ausmaß dieser Fall ja tatsächlich hat. Ja, ich finde das zum Beispiel bei dem Kaufhausfall mit der schwarzen Organisation, da waren ja die, was war das mit den roten T-Shirts, die da, glaube ich, irgendwie einen Code auch hatten. Das war auch damals belanglos, aber fand ich auch zum Beispiel deutlich stärker. Wie du sagtest, eigentlich ein klassischer Actionfall, fast weniger in der Tradition der Manga-Serie als in der Tradition der Filmreihe sogar fast. Also das hat ja hier Auszüge angenommen, die naja, nahezu ihresgleichen suchen. Mich hat auch diese ewig lange Verfolgungsjagd bisschen an den Fall damals erinnert, wo Wermut auf der Brücke stand am Ende und Bourbon, also Amuro, Subaru und Masumi antelefoniert wurden. Ich weiß gar nicht, wie der Nocturne der Detektive heißt der Fall. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert mit diesen Verfolgungsjagden. Das scheint ja wirklich so ein Ding von Aoyama zu sein, immer alle möglichen Verfolgungsjagden im Auto einzubauen. Also ja, das war ja auch schon in Black Impact dann so, wo dann Kier dann am Ende vom Motorrad fällt. Ja, genau. Wegen also, dem einen Jungen. Oder auch das mit den Bomben und dann, wie Kier dann in die Organisation zurückkommt mit den verschiedenen Lastwagen dann. Ja, genau. Sehr so. Autolastig immer, diese Organisationsfälle, komischerweise. Ich weiß nicht, ob es nur da ist, aber jetzt ist es mir nochmal besonders stark aufgefallen. Wie das Ganze so dargestellt wird. Ich finde es schön, dass man das gesamte Organisationsteam sozusagen hat, das zusammenarbeitet mit allen, die wir bisher kennen. Außer Bourbon, der ja immer so eine gewisse Sonderrolle einnimmt und hier wahrscheinlich auch nicht besonders gut reingepasst hätte. Hätte man natürlich irgendwie umschreiben können, aber ich fand es ganz gut, dass er da so ein bisschen außen vor war. Und Rum, der sozusagen der große Taktgeber ist im Hintergrund, auf einer Ebene mit Yusaku sozusagen oder vielleicht sogar drüber oder irgendwo da, das Ganze so ein bisschen überwacht und überschattet. Schade natürlich in dem Sinne, dass Yusaku dann zwischenzeitlich verhindert war durchs Einkaufen, so eine Banalität. Aber mir hat das ganze Setting auch sehr gut gefallen mit der Insel. Das hat großen Spaß gemacht. Auch diese ganzen, Lifehacks, kann man ja fast sagen. Man schmiert sich mit Erde, mit Olivenöl ein und dann mit Erde, um so einen Tarnumhang zu bekommen. Und was da nicht noch alles war. Man kann sich natürlich um so ein paar Kleinigkeiten streiten. Zum Beispiel, dass Camel dann auf die Insel kommt und dann entdeckt Jin aus dem Auto plötzlich ein Licht auf oder ein Feuer auf der Insel. Dann läuft das, glaube ich, in den Nachrichten, sofern ich das richtig gelesen habe, wie die Meeresströmung so ist, wo man sich dessen denkt, ja, das ist jetzt schon Das läuft nicht in den Nachrichten, das weiß Rum. Ach, das hat Rum, also Rum übermittelt, okay. Ja, Rum hat gesagt, die Strömungen sind diese Jahreszeit sind so, dass die da zu der Insel laufen. Ich habe das so gelesen. Das wäre im Anime natürlich nochmal klarer gewesen, wer denn da spricht. Habe ich dann falsch gelesen. Ja, wenn Rum das sagt, ja, macht das schon etwas mehr Sinn. Ja, ich weiß nicht, das Umswitchen von dieser Autoverfolgungsjagd auf die Organisation fährt mit voller Bandbreite auf die Insel und legt die ganze Insel in Schutt und Asche. Das ist für mich so ein bisschen unverständlich und ein bisschen, weswegen ich sage, Filmfeeling. Also gefällt mir ganz gut auch dieses Katz-und-Maus-Spiel. Ja, als Action-Thriller passend zu Band 100 mit Organisation. Sehr, sehr schön, dass wir die Organisation passend zum Jubiläum dabei haben und auch so einen richtigen Kracher da haben. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu viel hin und her ist, von wegen Akai und Conan denken sich was aus, Camel setzt es um, die Organisation kommt dahinter, dies und das immer so im Wechsel, dass man da so ein bisschen beide Parteien mal so die Nase vorn haben. Ja, aber man macht nichts verkehrt. Ich weiß nicht, ob ich hier auf die vollen 5 von 5 Tarnumhänge gehen würde. Ja, 4 ist eigentlich fast ein bisschen niedlich. Ja, irgendwo da wird man sein, 4,5. Ich gebe mal 5 Tarnumhänge. Also, ja, guter Fall. Auch wenn ich sagen möchte, um das noch anzufügen, man wird wahrscheinlich erst im Laufe der Zeit sehen, wie dieser Fall im Gegensatz zu diesen, im Ranking mit den, oder Ranking ist vielleicht ein bisschen hoch, im Vergleich zu den anderen Organisationsfällen steht. Momentan würde ich auch, wie glaube ich Lasse auch schon andeutet, sagen, dass der Fall etwas schwächer ist von den Organisationsfällen. Auch weil es gar nicht so sehr darum geht, dass die Organisation irgendein Ziel verfolgt, sondern hier ging es ja wirklich um ein reines personelles Ausschalten, gegenseitiges Ausschalten, wobei eher einseitig die schwarze Organisation will das FBI ausschalten, was ja auch zum Beispiel bei dem Fall, wo Akai am Ende gestorben ist, Clash of Red and Black, mir fallen die Namen heute hier nicht ein, was ist denn das? Da war das ja auch eher personeller Natur, das Aufeinandertreffen, hier auch wieder, ja, also schade, dass man nichts über die Organisation an sich sozusagen herausfindet, das hätte das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr nach oben gehoben, muss ich sagen. Ja. Immerhin wissen wir jetzt, dass sie Taucherteams haben, offensichtlich, die da zu dem gesunkenen Wagen von Camel runtertauchen können. Ja, gut, und ein Bootsfahrer, der da irgendwie dann wegfährt. Und ein Boot. Also, ja, meine Güte. Also, aber wir hatten auch schöne Fälle mit der Diskette von Itakura und was finde ich, dass sie Videospiele herstellen oder da irgendwie mit Nintendo und so. So eine Komponente hat mir hier irgendwie gefehlt. Ja, das hätte das Ganze für mich noch einen Ticken aufgewertet, muss ich sagen. Ich muss gestehen, den Punkt, den du gerade genannt hast, Philipp, mit dem, das ist, dass man das erst im Nachhinein bewerten kann, wie dieser Fall sozusagen im Vergleich zu anderen Fällen steht. Das ist, glaube ich, das ganz große Ding bei dem. Weil ich habe, je häufiger ich diesen Fall lese, habe ich irgendwie das Gefühl, es ist ja klar, dass das nicht das Große ist, was die Organisation plant. Das heißt, eigentlich ist das Ganze, so kommt es mir vor, eher Vorbereitung auf das. Auch wenn es selber ja schon die Größe hat, dass man sagen muss, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie ein kleiner Tease, sondern da passiert richtig was. Und ja, das finde ich halt so, genau. Das ist halt so, das, weswegen ich diesen Fall so schwer zu bewerten finde. Weil wenn ich es jetzt nur als Fall in einem Band bewerte und als Fall verglichen mit allen schon abgeschlossenen, dann müsste man ihn wahrscheinlich schlechter bewerten. Aber wie sich das Ganze noch am Ende dann zeigt, was das für eine Bedeutung und Tragweite hat auf den großen Clash, der da ja eigentlich noch kommt, das ist so das Ding, worauf ich warte. Also da, das sehe ich tatsächlich doch so, das macht die Bewertung sehr schwer. Ansonsten muss ich gestehen, diese ganzen Mystery-Elemente, die wir eigentlich ist ja das der größte Diskussionspunkt bei dem Fall. Die Mystery-Elemente und dann die Tatsache, dass es sehr viel Action ist. Und die Mystery-Elemente, da muss ich gestehen, sonst ist es halt immer nur so, okay, wir packen noch irgendwie Mystery rein und gut ist. Das ist dann halt so ein bisschen der Aufhänger, da passiert dann dadurch was. Aber hier ist es ja quasi der Grund für den ganzen Rest des Falls. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade. Das macht das Ganze sehr viel schwächer, weil es wirkt wie an den Haaren herbeigezogene Konfrontation. Weil sonst käme diese ganze Situation gar nicht ins Rollen. Was normalerweise der Ausgang wäre, okay, jetzt ist das FBI dahinter gekommen, wir ihren Knoten geknackt haben, die benutzen den jetzt nicht mehr, gut, das war's. Und das wäre eigentlich das Ende gewesen an der Stelle. Und nur durch dieses, okay, wir stellen jetzt der schwarzen Organisation noch eine Falle, kommt diese ganz große Clash-Situation zustande. Und das ist was, wo ich sagen muss, okay, das ist irgendwie, macht das Ganze ein bisschen schwächer, dass dieser Mystery, dieser komische Code da als Aufhänger genutzt worden ist. Aber ansonsten muss ich sagen, ich mag die Action, die Gosho schreibt. Ich habe nämlich zum Beispiel das Gefühl, also auch wenn man das Gefühl hat, okay, Camel ist in einer ziemlich ausweglosen Situation, merkt man doch immer wieder diesen Punkt, dass man so das Gefühl hat, okay, die schwarze Organisation möchte aber auch nicht erkannt werden. Die möchte nicht in der Öffentlichkeit gesehen werden. Die hat auch Zeitdruck, ne, mit dem Löschfahrzeug und so weiter und solchen Geschichten. Ich finde, das ist irgendwie so der Punkt, der bei den Filmen an vielen Stellen dann manchmal verloren geht. Ne? Also Beispiel, Helikopter fliegt über einen Tokyo Tower. Ja, ja. Ne, also solche Geschichten. Ja, also das ist halt ein ganz anderes Level, wenn auf irgendeiner abgelegenen Insel ein Feuer ausbricht. Keine Ahnung, zu welcher Jahreszeit wohl gemerkt. Das ist aber unabhängig davon, das ist ein ganz anderes Level an Auffälligkeit, über das wir sprechen, das Gosho inszeniert und was eine gewisse Art von Natürlichkeit hat, wobei ich die Verfolgungsjagd dann schon fast wieder ein bisschen schwieriger finde, auch wenn die ja nur sehr kurzweilig vielleicht ist. Aber so eine Verfolgungsjagd mit in Tokio, um die, je nachdem zu welcher Uhrzeit, ich weiß gar nicht mehr, war das 19 Uhr? Was hatten die gesagt? Nee, Nacht. Das ist schon dann tief. Ich war doch, glaube ich, dunkel, ja, oder? Aber war es nicht angegeben im Code? Verdammt, ich habe schon wieder vergessen. Also die Inseln sind doch irgendwann nachts um 3 angezündet. Ja, eben. Das ist da ja, glaube ich, gefallen. Wo ich mir auch denke, ja, nachts um 3 so eine Insel anzuzünden, ja, mach das mal. Ja, da hat Rom dann ja aber auch einen Tadel bekommen. Da hat der Boss gesagt, so geil war das. Ja. Ja. Und dadurch konnten sie ja auch die Leiche letztendlich nicht bergen, weil dadurch das Löschfahrzeug angezogen wurde. Aber das finde ich also zum Beispiel, das hat alles Konsequenzen. Und das denkt sich Gosho dadurch. Und das mag ich dann persönlich mehr, wenn ich das Gefühl habe, da ist mehr als nur, ich möchte jetzt Action unbedingt um jeden Preis machen. Ja, ich. Also, ja, das ist der Punkt, den ich machen möchte. Ja, ich verstehe das gut. Und für mich ist auch so ein bisschen die Frage, warum brauchen wir eigentlich Rum in diesem Fall? Also natürlich, weil Rum eingeführt wurde und weil Gosho hier die Identität lüften wollte, aber von der Logik her, ich meine, dass wir hatten ja auch bei dem Clash of Red and Black, hatten wir auch das die Konfrontation quasi von Jin und Akai, beziehungsweise Conan. Und hier wirkt für mich vielleicht Jin auch schon ein bisschen unter Wert verkauft, auch wenn er sehr stark ist. Aber eigentlich muss hier Rum die ganze Situation im Endeffekt lösen. Natürlich haben wir auch Yusaku auf Seiten von Conan, der da so ein bisschen auf Rum-Ebene spielt. Aber das hätte auch genauso gut meines Erachtens mit Jin gelöst werden können. Und Rum, ja, wurde hier gut dazugepackt tatsächlich. Also vom Ganzen her, wie das funktioniert, sehr gut. Und auch, ja, ich finde das ein bisschen dumm eigentlich auch schon von Wodka, dass er so die Details über Rum auf der Insel fallen lässt, sodass sie Camel noch aufschnappen kann. Ja, ist ein bisschen unvorsichtig gewesen von Wodka, muss man tatsächlich sagen. Aber was Rum denn so stark macht, natürlich, er kriegt dann den Rüffel und man hat Rum mal wieder in Aktion gesehen und sieht am Ende, wer Rum denn tatsächlich ist und so. Ja, das alles schön und gut, aber das Ganze hätte wahrscheinlich auch mit einem Gegensatz von Akai und Jin eigentlich funktioniert. Zumindest meine Ansicht. Ja, aber wir sehen ja dadurch, dass Rums Aktion am Ende eigentlich sehr schlecht ist für die Organisation, sehen wir ja, Jin hat ja eigentlich schon den Befehl gegeben, wir suchen jetzt den ganzen Boden ab, weil der hat sich hier irgendwo vergraben. Und wir suchen das jetzt ab und das schaffen wir irgendwie vor Sonnenuntergang. Und dann sagt Rum halt, nee, lock ihn halt raus, indem er die Insel anzündet, das geht viel schneller, weil Rum ja ungeduldig ist. Das hat Amuro ja Conan erzählt. Und es wird hier ja auch ein Konflikt aufgebaut zwischen Jin und Rum, weil Jin sagt dann ja auch am Ende, wo Wodka sagt, Rum hatte mal wieder recht, sagt Jin ja dann auch ganz offen, spar dir die Lobhudelei. Also es wird hier auch ein Konflikt etabliert zwischen Jin und der Nummer 2 der Organisation. Und wir sehen ja eben, dass Jins Plan dann gerade auf der Insel, also er hat jetzt das mit dem Code, das war halt so, ja, Yusaku und Rum sind die einzigen, die das so sofort peilen zur Etablierung, aber gerade so auf der Insel sieht man eigentlich, dass Jins Plan wäre eigentlich der bessere gewesen. Dadurch hätten sie Camel viel diskreter gefunden, dadurch hätten sie dann die Leiche, hätten sie nicht früher abhauen müssen wegen dem Löschfahrzeug und hätten die Leiche bergen können. Aber ich finde schon, dass hier interessante Sachen auch gezeigt werden. Gerade dieses Konfliktpotenzial zwischen Jin und Rum finde ich sehr interessant zu sehen. Und das ist dann auch so einer dieser Faktoren, was Wiebke angesprochen hat, was wir dann später sehen müssen, inwieweit das noch eine Rolle spielt, dass Jin und Rum vielleicht nicht gerade die beste Arbeitsbeziehung zueinander haben. Und ich glaube schon, dass das nochmal eine Rolle spielen wird. Ah, das ist ein richtig guter Punkt, auch habe ich so gar nicht zwischen den Zeilen gelesen tatsächlich. Ja, aber stimme ich dir dann auch voll zu, dass man dadurch vielleicht auch Rum dann ein bisschen einen Wert gibt in dem Fall. Ja, das stimmt. Ich finde auch die Reaktion von den anderen Organisationsmitgliedern auf Rum selber. Du sagst, dass Wodka sich da an der Stelle dumm verhält. Jetzt finde ich, also klar, zu einem gewissen Maßstab schon, aber man hat schon das Gefühl, dass Rum selber auch ein Mysterium für die Organisationsmitglieder darstellt. Das heißt, es ist quasi so, als hätte sich mal der und der zu Wort gemeldet. Und natürlich zerreißen sich dann alle wieder das Maul, blöd gesagt, um diese prominente Person. Weil am Ende sind sie halt auch nur Menschen auf eine gewisse Art und Weise. Das heißt, ich finde das auch schon interessant zu bemerken, wie sich alle da verhalten und dass diese Person definitiv einen starken Charakter hat. Ich finde, es wird mit Rum schon sowas erzeugt, wie für meine Verhältnisse es ja mit jedem Charakter der schwarzen Organisation, der neu eingeführt wurde als Mysterium, wie mit Wermut oder wie mit Bourbon, die Personen bekommen also so eine wirklich dunkle Aura. Du hast das Gefühl, da steckt was Spezielles hinter und die haben eine bestimmte Art von Charakter und eine bestimmte Art von Bedeutung. Und das finde ich, das macht baut dieser Fall halt wieder auf. Und natürlich hast du dann an der Stelle recht, dass die Einführung, also dass die Integration in die Gruppe durch Rum selber, dass das jetzt vielleicht, um eine ganz normale Aktion von der schwarzen Organisation durchzuführen, nicht nötig gewesen wäre, aber dass das halt einfach tut. Und das quasi sozusagen das Besondere dabei ist. Also aus der Sicht von Gosho macht das natürlich, um diese Person weiter zu etablieren und auch aus der Sicht der Organisation, also aus der Sicht des Lesers und Storytelling macht es halt Sinn, um nochmal zu unterstreichen, dass diese Person halt eine gewisse Art an Bedeutung hat, an also wenn sie sich meldet und was zu sagen hat, dann wird es auch durchgesetzt und solche Geschichten. Also ich finde, das hat was ganz Subtiles, was man dadurch mitkriegt aus der Organisation. Das finde ich halt cool. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr richtig, ja. Stimme ich dir zu. Ich finde auch gerade, ich wollte noch mal kurz zu der Action. Ich finde, die ist, ich würde da Wiebke zustimmen, ich finde, die ist wesentlich bodenständiger, als wir das in den Filmen gewöhnt sind. Weil, was, ich meine, was passiert hier im Endeffekt? Ja, Kemmel macht mal, wie er da einparkt mit seinem Drift. Das ist halt so ein bisschen mehr actionmäßig. Er fällt halt von der, er kracht halt durch die Leitplanke und fällt irgendwie runter, nachdem er angeschossen wurde und kann dann also schwimmen. Schwimmt dann zur Insel und dann das Unrealistische ist wahrscheinlich noch, dass Akai dann irgendwie am Ende diesen Schuss so unfassbar gut trifft, mit dem dann der das Fake-Blut getriggert wird und das dann am Ende funktioniert und dass halt Akai da die Granate auch trifft. Aber das ist halt so klassisches Akai-Sniper-mäßige und das haben wir jetzt auch schon ja, Black Impact-mäßig gehabt. Und ansonsten ist ja sonst groß actionmäßig nicht so viel drin. Also das ist halt, ja, wie gesagt, das viel Bodenständiger, das gefällt mir auch viel besser, als irgendwie dann der Satellit stürzt auf die Stadt oder so. Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also man merkt es halt einfach, dass die Organisation im Band selber halt viel heimlicher agiert und vorsichtiger als halt in diesen Filmen, was man ja immer kritisiert, dass es da viel zu auffällig ist und sie auf einmal mitten in der Öffentlichkeit sind, was sie in den Bänden niemals machen würden. Und ja, das ist hier auf jeden Fall, kommt hier sehr gut zur Geltung. Und auch dann, ja, als das Boot dann auftaucht, dass sie dann halt da auf jeden Fall abhauen, weil sie nicht erkannt werden wollen. Und das passt schon alles. Und ja, mir hat der Fall ja wirklich sehr gut gefallen. Also gerade auch, ich sag mal, dass es hier eben mein abwechslungsreiche Action war, ohne groß viel Gerede, was wir dann ja in den anderen Krimi-Fällen wieder haben. Hier, das fand ich, war hier gut gewählt, weil obwohl das der längste Fall in diesem Band ist, kamen mir die 6 Kapitel irgendwie kürzer vor als der 3-Kapitel-Fall, den wir gleich noch besprechen werden, weil es einfach so ist, es folgt hier Schlag auf Schlag, es wird nicht viel geredet und es passiert einfach Handlung und das, was an Handlung passiert, das finde ich gut, das finde ich spannend und mitreißend und auch die Punkte, dass erst das FBI macht irgendwie was, denkt sich was aus, dann kommt die Organisation und sagt, ja, nee, ist nicht, lass mal gegen die verwenden und dann ist das FBI in Bedrängnis und dann suchen sie sich einen Ausweg und dann denken die sich wieder irgendwas aus, um Kemmel da zu verstecken, dann kommt wieder die Organisation und dieses Hin und Her, das finde ich persönlich sehr gut, deswegen ja, hat mir der Fall sehr viel Spaß gemacht und ja, da mag ich so diese Action-schnell rasante Folge und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Auch was wir so an Zwischeninformationen, an Rückblicken und so auf kleine einzelne Elemente des Mangas bekommen mit dieser, das kommt gleich erst noch, mit dem, dass wir da den Rückblick nochmal hatten mit Kemmel da, wo er aufgeflogen ist damals, Akai, also das war schon, ja, war sehr interessant, hat mir alles gut gefallen und dass man das dann jetzt auch in einem ganz anderen Licht dann halt sieht und ja, fand ich sehr schön. Also mir hat der Fall hier in dem Punkt, in dem Band wirklich sehr gut gefallen, wenn man den dann in Relation zu anderen Fällen setzt, das machen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal. Also hier allein für sich gesprochen, gebe ich dem Fall die vollen 5 von 5, weil mich hat es überhaupt nicht gelangweilt, es hat mich mitgerissen, gepackt und ich, ja, war einfach super unterhalten und ja, hat mir sehr gut gefallen. Dann kommen wir nach diesem ganzen großen Block, kommen wir noch zu einem Fall, der den Band ausklingt. Drei Kapitel, die vollständig in diesem Band drin sind. Mal wieder ein runder Abschluss für einen Band. Der heimliche Schreinbesuch, und über diesen Fall erzählt uns jetzt Olli noch mal etwas. Ja, wir sind in der Detektei Mori, wo Ran, Conan und Kokoro halt die Nachrichten gucken, wo sie eben über Geschehnisse auf der Insel und den Mord an den ganzen Ausländern berichten, dass sie da immer noch nichts rausgefunden haben. Und ja, dann macht sich Conan noch entsprechend seine abschließenden Gedanken dazu und kommt dann eben auch nochmal auf die Worte von Camel zu sprechen, weil er ja aufgeschnappt hat, dass sie da über rumgesprochen haben und dass der sich jetzt einen scherzhaften oder komödiantischen Namen zugelegt haben soll, und überlegt dann halt, wen könnte er denn dazu befragen, weil die Leute im FBI, die hat er ja im Haus befragt, die haben halt alle keine Erkenntnisse darüber gebracht. Und ja, der ihm noch einfällt, das ist Amuro, der wird ihm wahrscheinlich nichts groß dazu sagen. Und dann kommt Kokoro auf den Besuch aus Osaka zu sprechen, den Ran bekommt. Und dann denkt Conan, oh, ja, Heiji, den frage ich. Und dann steht Kazuha vor der Tür und Conan fragt gleich, ja, aber wo ist Heiji? Und dann sagt Kazuha, ja, nee, der ist nicht dabei. Kazuha ist alleine angereist, weil sie zusammen mit Ran zu einem Schrein gehen wo es einen besonderen Glücksbringer gibt in Sachen Liebe. Und dann gehen die drei da eben entsprechend hin, also Conan, Kazuha und Ran, stellen sich in diese riesige Schlange da an und beobachten die Leute da so ein bisschen und ja, kommen dann auch so ein bisschen darauf zu sprechen, wofür man den Glücksbringer denn letztendlich auch benutzen kann, weil da so ein Mann ist, der anscheinend nur Vokabeln lernt und ja, dass man den dafür eigentlich nicht braucht, weil es ja ein Liebesglücksbringer ist, aber dann legen die das so ein bisschen anders um und kommen dann da entsprechend drauf. Und ja, Conan denkt dann wieder daran, dass eigentlich Heiji sich auch mal so ein Liebesglücksbringer zulegen könnte. Und ja, Kazuha sagt dann halt, dass er Heiji wohl letztens mal über den Schrein irgendwie was recherchiert hat, deswegen ist sie überhaupt erst hier. Und meint dann aber, nee, Heiji hat da nur im Zusammenhang von irgendeinem Fall das gesucht. Und Conan denkt sich aber halt seinen anderen Teil, weil er ja Heijis Fehlversuche kennt, und sieht sich dann so ein bisschen um und merkt dann direkt, oh ja, da steht einer und das ist Heiji, und spricht ihn dann auch gleich an und enttarnt ihn dann. Und ja, als dann sozusagen die Verkleidung von Heiji aufzufliegen droht, weil dann Kazuha und Ran kommen, leiht Conan Heiji seinen Stimmenverzerrer und er packt die dann in diese Fuchsmaske, die er sich zur Tarnung aufgesetzt hat. Und die Stimme, die er dann eingestellt hat, so ganz zufällig, ist irgendwie von einem bekannten Sänger, den Kazuha kennt. Und ja, dann ist das erstmal so ein bisschen verwunderlich. Dann geht's aber plötzlich weiter, indem ein Schrei ertönt und der Mystery-Fall beginnt sozusagen. Es wurde nämlich eine Person, ja, die Treppe runtergestoßen, und dann wird die Polizei gerufen und dann wird entsprechend ermittelt, dass der Mann wohl erschlagen worden ist und dann die Treppe runtergestoßen wurde. Dann gibt es ja drei verdächtige Personen, die werden irgendwie dann gefunden und ja, werden dann halt entsprechend befragt, was denn so deren Alibi ist, wo sie denn halt waren. Und ja, zunächst sieht es irgendwie so aus, als wenn es eigentlich keiner der drei gewesen sein soll, weil die eine war irgendwie angekettet am Laternenmast, der andere hat eine Schlägerei angezettelt, und ja, so wirkt das dann irgendwie alles, dass es zunächst keiner von den dreien gewesen sein kann. Und ja, Conan ermittelt dann so ein bisschen da zusammen mit dem, ja, ich sag mal, Undercover Heiji, der da auch so ein bisschen mitmischt, und was dann Kazuha und Ran so ein bisschen an Heiji erinnert. Und ja, dann kommen wir dann auch gleich zum Ende des Falles sozusagen. Also es ist nicht schwer zu erraten, dass Kazuha Heijis Verkleidung durchschaut, weil Heiji ist einfach Heiji und wenn er sich da wie so ein Privatdetektiv aufführt, der er halt ist, dann fällt es schwer zu glauben, dass das nicht Heiji ist. Und dann haben die beiden da am Ende nochmal ihre, ja, Konfrontation, ihr Gespräch und auch der Fall kann natürlich aufgeklärt werden und ja, ob dann sozusagen Kazuha und Heiji in Sachen Liebe weiterkommen werden, das werde ich an dieser Stelle nicht verraten. Das könnt ihr euch gern selber durchlesen oder ihr denkt es euch schon. Wir werden sehen, auf jeden Fall ist damit der Schreinbesuch dann beendet. Ja, ich weiß nicht, ob man noch daran glauben sollte, dass es bei Heiji und Kazuha in Sachen Liebe jemals vorangeht. Ja, vielleicht hilft ja der Glücksbringer. Mal sehen. Bei Ran und Shinichi haben die Leute auch mal gesagt, wir werden niemals bei denen Entwicklungen sehen vor Ende der Serie. Das macht kein Manga im schonen Bereich. Und ja, da hat es auch geklappt. Toi, toi, toi. Ja, optimistisch muss man sein, genau. Ich glaube, sie haben aber alle keine Glücksbringer gekriegt, ne? Also, es sei denn, die sind nach dem Fall nochmal dahin gegangen, aber die Schlange war ja ziemlich lang. Zumindest Ran und Kazuha haben ihre bekommen. Na, das ist ja, dann drücken wir die Daumen für Heiji. Ja. Ja, es ist so ein bisschen als Fall so ein bisschen netter Ausklang, so für den Band. Auch wenn dieser Fall trotzdem seinen genügend Bezüge hat zu dem vorherigen Fall. Wir erfahren ja am Anfang, eben wie Olli beschrieben hat, so ein bisschen die Konsequenzen daraus. Wir erfahren, dass das FBI halt großenteils abziehen musste aus Japan, was natürlich sehr praktisch für Gusho Aoyama ist, weil dann müssen seine Assistenten nicht immer die random FBI-Agenten im Hintergrund zeichnen, sondern ja, nur Campbell, Jody, Akai und James sind noch in Japan. Huch. Und dass wir von der Teeparty dann hören und eben, dass Conan durch dieses mit dem merkwürdigen Namen dann am Ende mit Heiji, da spricht er am Ende drüber. Das ist ja eine der, damit hat er einen sehr großen Hinweis auf die wahre Identität von Rum bekommen, damit Anagramm, was dann sicherlich in dem großen Showdown dieser Geschichte mit Rum, dann, wo Conan die Identität dann so durchschauen wird, dann eine Rolle spielt. Wir wissen ja schon quasi fantheoriemäßig, dass das mit dem Anagramm halt super wichtig ist. Und ja, so Heiji und Kazuha, das ist jetzt immer so der Gag, ist das Kazuha. Naja, gut, immerhin wurde es hier nicht groß aufgebauscht. Das ist jetzt nicht so ein Fall, wo Heiji die ganze Zeit davon redet, diesmal muss ich unbedingt Kazuha meine Liebe gestehen, sondern es ist dann eher so ein bisschen anders dann am Ende. Und ja, der eigentliche Mystery-Fall ist ganz cool da so mit dem Eimer dann, wie das da alles so ist. Und dieses ganze, diese Beziehung von den Verdächtigen untereinander, die dann ja alle sich so dann plötzlich feststellen, dass sie so gegenseitig dafür verantwortlich sind, dass sie alle aktuell in einer ziemlich blöden Position sind, dann das ist schon ziemlich, fand ich ziemlich unterhaltsam so. Und dann Sato und Takagi noch dazu. Ja, also insgesamt so ein bisschen seichterer Ausklang, aber doch so ein bisschen wohlfühlmäßig, so ein bisschen Detektiv-Korn-Wohlfühl-Kino-mäßig hier für den Ausklang von diesem Band, fand den Fall deswegen darum eigentlich ganz schön. Ja, das sehe ich ähnlich. Ich finde vor allem diese Dreierbeziehung, das, was das jetzt gerade am Ende nochmal angesprochen hat, ist einfach unglaublich witzig gewesen. Also es gab viele Momente, die einfach irgendwie witzig waren, auch das mit dem Stimmverzerrer, wo Korn Heiji foppt. Fand ich persönlich sehr, sehr lustig. Und ja, ansonsten hat er halt immer so, ich finde, manchmal haben die Fälle leider nach solchen großen Aktionen so einen faden Beigeschmack, weil man dann immer sich wünschte, es wird jetzt weitergehen. Und da denkt man sich so, jetzt geht es immer wieder nicht weiter. Als langjähriger Con-Fan ist man das gewohnt, da kommt man, glaube ich, steht man mittlerweile drüber. Aber so ganz geht der fade Beigeschmack manchmal dann, zumindest zu Beginn des Kapitels, immer nicht weg. Aber ich muss gestehen, der Fall hat das gut ausgeglichen. Und am Ende hat es Spaß gemacht, den Fall zu lesen. Und es gab witzige Momente. Und deswegen ist der Fall, ich würde auch sagen, eigentlich eine 4 von 5 ist auf jeden Fall. Ist gut zu lesen, ja. Und macht Spaß. Ja, ich möchte mal einen Pluspunkt vergeben, dass dieser Fall tatsächlich in diesem Band endet. Das ist ja auch nicht regelmäßig so, sondern eher die Ausnahme, muss man ja fast sagen. Meistens haben wir ja einen Cliffhanger, wo wir dann uns nach 6 Monaten, wenn der nächste Band erscheint, toi toi toi für Band 101, dann fragen, worum es denn im vorigen Fall ging und man dann so ein bisschen, sich gar nicht mehr erinnern kann. Hier endet dieser Fall tatsächlich in diesem Band, was ich sehr, sehr schön finde. Ich stimme da auch, glaube ich, mit Lasse überein. So ein bisschen ein klassischer, normaler Detektiv-Conan-Fall. Nichts Großes, nichts Kleines. Also der ist durchaus ein guter Fall. Wird ihn wahrscheinlich auf der Ebene von dem Einführungsfall hier mit dem vermeintlichen Yusaku bzw. Kaito Kid einrangieren. Nette Umgebung von dem Organisationsfall natürlich. Es ist leider immer so, wenn wir einen Band haben, wo dann ein großer Organisationskracher drin ist, dann sieht das andere leider doch immer recht fad aus. Hier ist es nicht ganz schlimm nach unten, also es sind keine schlechten Ausreißer. Das wäre wahrscheinlich ein Detective Boys Fall gewesen, ohne den Detective Boys Unrecht tun zu wollen. Hier haben wir eine gute, guten Heiji-Kazuha-Fall. Heiji-Fälle können ja eigentlich nie schlecht sein, auch wenn der jetzt natürlich etwas kürzer geraten ist. Ja, von daher gebe ich hier, ich weiß gar nicht, ob 3, ich hatte vorhin, glaube ich, auch für den Einführungsfall 4 gegeben, dann bin ich jetzt auch hier für bei 4 von 5 Talisman. Es hat mich so ein bisschen in dem Sinne erinnert an diesen Fall mit dem neuen Lehrer, der direkt nach dem Kier-Intro kam, da wo dann dieser Lehrer, der immer so finster geguckt hat, da war und dann stellt sich raus, ja, seine Brille war einfach nur falsch und sie musste immer so die Augen zusammenkneifen, was auch Bezug nahm auf den vorherigen Fall, da mit Haibara und so und man dachte irgendwie, das wäre ein neues Organisationsmitglied und das war dann eher so ein Wohlfühl-Epilog-mäßiger Fall, der noch so ein paar Sachen aufgreift aus dem letzten Fall und dann halt so einen neuen Fall erzählt und so in die Richtung würde ich das hier auch so sehen, dass es so ein bisschen epilogmäßig auch gedient hat für den Fall davor und dann aber da so ein bisschen, um ein bisschen runterzukommen, ein bisschen ruhigere Note angeschlagen hat. Ja, ich bin hier auch bei 4 von 5 Talisman, weil das gut passt, oder Glücksbringer, ist ein anderes Wort, aber gleich, ne? Hat mir sehr gut gefallen. Wir haben am Anfang, wie gesagt, noch so ein bisschen die Diskussion und so die Zusammenfassung der einzelnen, ja, ich sag mal, Rum-Geschichten und auch mit dem netten Hinweis auch nochmal auf die Ereignisse um die Teeparty und ja, dann eben entsprechend die Konstellation mit den drei Verdächtigen, was schon gesagt wurde, finde ich sehr interessant, wie das, dass die alle irgendwie zusammenhängen und auch so die lustigen Situationen da dann mit bei, wo Conan, also Wiebke ja gesagt, wo Conan dann Heiji mit Kazuhas Stimme erst irritiert und er dann irgendwie sagt, na, so ist das gar nicht. Und dann Moment, und Conan sieht dann nur so und er so, ist das so am Lachen. Sehr schön. Aber auch schön die Situation, wo Heiji sich dann Conan gegenüber erklärt und ja, ich brauche jetzt endlich mal Hilfe, weil ne, da bei dem Fall, da kam die Sicherheitspolizei oder wer auch immer, kam mir da in den Weg und ja, letztens, da wollte Kazuha mich küssen und da wart ihr an dem Moment, das war ja gut. Das war richtig, fand ich sehr schön. Und ja, deswegen, das hat mir sehr gut gefallen und ja, deswegen fand ich, war das hier ein guter Ausklang aus dem Band. Fand auch schön, dass wir, wie gesagt, den Heiji-Kazuha-Fall bekommen haben und keinen Detective-Boys-Fall, weil ich glaube, der wäre vielleicht noch ein bisschen anders gelaufen, hätte dann vielleicht eher nur eine Durchschnittsbewertung bekommen. Hier hat der Abschlussfall jetzt 4 von 5 bekommen und ich denke, das ist ein gutes Endergebnis. Dann kommen wir, nachdem dieser Fall durch ist, noch nicht gleich zum Detektivlexikon, sondern wir kommen zu einem 4-Panel-Comic Omake Bonus Manga. Das hatten wir seit Band 4 nicht mehr. In Magic Kaito ist das ja so ein bisschen üblicher, dass es da noch so eine kleine Bonusseite gibt. Und in den früheren Con-Bänden dann immer so 4-Panel-Gags, gezeichnet von Aoyamas Assistenten. Die sind jetzt hier wieder dabei. Löst die vielen Rätsel um Gosho Aoyama, den mysteriösen Mangaka. Mit den üblichen Assistentenverdächtigen Yutaka Tani, Keiji Aso, Eiji Yamagishi, Masaki Negishi und Koichi Kishida. Und dann noch die neueren Assistenten wie Hotori Kurogo und Toru Kamishira. Cool zu sehen, dass hier auch die neueren Assistenten dann was zeichnen dürfen. Da haben wir einmal einen sehr lustigen Gag-Panel eben über diese ganzen Beziehungen, dass Hedi und Kazuha noch nicht zusammen ist, wo dann Aoyama das Interview wird mit so einem Zensurbalken über dem Gesicht, sehr lustig. Und dann verschiedene Sachen, die so mal mehr oder weniger über Aoyama auch direkt lustig machen. Kennen wir auch von früher, da wurde er teilweise auch umgebracht von seinen Assistenten, weil sie ihn angeblich so gehasst haben. Dann wird ihm sein Pudding weggegessen. Und tatsächlich mit am lustigsten fand ich die Panels von den neueren Assistenten, das sind die letzten beiden, wo dann Kurogo dann irgendwie so sagt, ah, das Leben ist schon hart, und dann sitzt da Aoyama irgendwie und erzählt davon, oh ja, Videospiele, oh, das und dies, und hast du das schon gesehen und so. Und dass es dann verschiedene Aoyamas gibt, die alle in dem einen Zimmer leben und dann von Nervensägen-Detektiv Toru, dass man so sieht, was passiert, wenn man Aoyama zu sehr nervt am Arbeitsplatz, weil man irgendwie nichts hinkriegt, man wird ermordet und in den Biomüll geladen. Spaß natürlich. Ja, ich finde es sehr schön, dass wir für diesen Anlass wieder diese 4-Panel-Comics bekommen haben. Wahrscheinlich hatten die Assistenten irgendwann keine Lust oder auch keine Zeit mehr, das immer für jeden Band zu machen, weil Aoyama zeichnet die ja nicht selber. Das wird ja hier auch angesprochen, dass das die Assistenten machen. Wahrscheinlich sind dann irgendwann die Ideen ausgegangen, deswegen wollten sie es nicht mehr jeden Band machen. Aber schön, dass es hier für Band 100 nochmal geklappt hat, dieses kleine Bonus-Feature wiederzubeleben. Wenn nicht für Band 100, wandern, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Also hat mich wirklich sehr gefreut, die wiederzusehen. Und ja, ich fand es auch sehr schön, auch wir haben ja drüber gesprochen, dass gleich das erste Ding hier um Heiji und Kazuha ging. Und wo wir ja auch schon gesagt haben, na, ob das nochmal was wird, sagt ja Aoyama selber, ich habe ja nochmal 100 Bände Zeit. Mal schauen, wie viel es noch werden. Und ja, auch was Lasse gesagt hat, fand ich sehr schön, dieses Aoyamas Zimmer, wo da so typisches Chefmäßig so, ja, Chef hat so viel zu tun und dann sitzt er da, spielt irgendwelche Spiele oder macht irgendwas anderes und jeder denkt, er arbeitet einfach nur. Und dann so diese verschiedenen Aoyamas, die alle in diesem einen mysteriösen Zimmer leben, finde ich sehr schön, diese Idee. Ja, also hat mich sehr gefreut, hat mich sehr amüsiert, diese Kurzstrips hier, die Comics zu sehen. Das war sehr schön. Ja, hat mich an die guten alten Zeiten erinnert, die es ja auch waren. Lasse hat es ja gesagt, wir haben sie ja nicht lange gehabt in den Bänden. Und ja, wenn man mal zurückdenkt, wie lange die letzten schon her sind, dann ist das ja auch schon echt so ein kleines Highlight. Ja, ich finde es auch immer sehr, sehr schön, wenn es noch im Manga etwas mehr Bonus gibt, darüber hinaus über den regulären Content. Auch gerade jetzt, wo wir ja die Weeklies immer haben und man sich dann, naja, fast fragen muss, warum man denn den Band eigentlich noch kauft, wenn man die Kapitel schon als Weekly gelesen hat. Ja, also für mich, ich fand es auch sehr schön mit dem Einleitungstext zu Beginn des Bandes, wo Aoyama noch diese Angler-Referenz fallen lässt, dass er da irgendwie ein bisschen, ja, was Lassi, glaube ich, schon kurz angerissen hatte, dass Aoyama dabei bei den Recherchen für den Organisationsfall irgendwie von den Anglern blöd angeguckt wurde. Deswegen hat er sich ein bisschen im Fall da auch über die Angler lustig gemacht. Das fand ich sehr, sehr schön und das wertet für mich immer so den ganzen Band ein bisschen auf. Finde es immer schön, wenn man auch so ein paar Blicke hinter die Kulissen hat. Ob jetzt durch diese kleinen, wie nennt man sie, Comics am Ende hier oder halt durch auch den Einleitungstext von Aoyama. Da dürfte es meiner Meinung nach auch mal ein bisschen mehr sein, dass man sich ein bisschen mehr erklärt. Meinetwegen auch zwischen den Fällen gern mal ein paar Worte dazu, wie es in anderen Manga-Serien auch durchaus mal üblich ist. Ja, das wertet für mich immer den ganzen Band auf und wenn man diese Comic-Strips am Ende beibehalten kann, dann sehr, sehr gerne. Wenn nicht, ja, dann eben nicht. Ist auch in Ordnung, aber für mich immer ein sehr großer Pluspunkt. Neben dem Detektiv-Lexikon natürlich auch, das ist ja auch immer mit dabei und auch ein Bonus im Vergleich zu den Weeklies, aber ja, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Detektivlexikon und dem Einleitungstext beispielsweise, dann bin ich doch eher Team Einleitungstext, muss ich tatsächlich sagen, von Aoyama. Ich fände es ja ganz schön, wenn es gibt ja dieses Sherry-Selbstgespräch auf der Website von Aoyama, wo er immer so zu jedem Kapitel so einen Kommentar da das manchmal so aus der Perspektive von Sherry und manchmal einfach nur aus deiner Perspektive, wenn man das im Band noch irgendwo abdrucken könnte, vielleicht zwischen den Kapiteln und so. So wie bei Zero's Tea Time diese kleinen Zeichnungen nach dem Kapitel, die dann so sind. Und dass man dann bei Detective Conan da diese Sherrys Selbstgespräche, muss man ja immer nur Sherry und dann halt den Text und so. Das fände ich auch so einen netten Bonus. Finde ich schade, dass die das nie so wirklich geschafft hätten, weil dann hätten wir die in Deutschland auch mal offiziell auf dem Papier und so. Aber naja, damit fangen sie, glaube ich, nicht mehr an. Oh, wieso? Geht starten zu Band 101. Los! Oder es kommt irgendwann in Special Artbooks oder so mit rein. Ja. Oh je. Oh Gott, wenn es genug sind, dann kommt, dann haben wir dann, ja, ich meine, hier so vier Panel-Strips sind ja so, gehen ja 8 Panels so auf eine Seite. Und dann ist dann eine Seite mit so 8 Sherry Selbstgespräch-Kommentaren und da muss man nur das, 192 Seiten füllen. Ja, ne? Da muss man den Band dazu immer noch raussuchen, ne? Mit dem jeweiligen Fall. Also. Also ich fände es schon schöner. Sie können es ruhig einfach dann anfangen, wenn es sich anbietet. Wenn Sie die Idee jetzt zum ersten Mal vielleicht in diesem Cast hören, vielleicht überlegen Sie sich das jetzt und fangen das ab jetzt an. Ja, ja, Gosch Aoyama hört diesen Cast mit seiner weiteren Persönlichkeit, die er noch hat. Er hat Deutsch gelernt und Aoyama G. Aber müsstest du nicht jetzt einfach nur Egmont hören und dann anfragen, ob es okay wäre, das bitte in die Bände zu packen? Aber wahrscheinlich geht das nicht so einfach. Oder als extra hinten dran. Ach, Mann. Nein, da muss ja die ganze Werbung stehen. Oh, Mann. Ich fände es so schön. Es war auf jeden Fall cool und erfrischend, mal wieder so etwas zu haben. Ich mag das sehr gerne. Ich mochte das auch bei den Kaito Kid-Bänden schon immer. Und wie von Philipp angesprochen, wir haben natürlich hier auch das Detektivlexikon, in dem ist diesmal wieder Sherlock Holmes abgebildet, aber nicht der klassische Sherlock Holmes, den man kennt, oder Olli? Nein, dieses Mal wird Bezug genommen auf die Neuauflage, nämlich Sherlock. Und das ist ja die uns auch bekannte BBC-Serie, die es inzwischen auch bei uns auf DVD, Blu-ray und auf einigen Streaming-Diensten gibt. Früher lief sie sogar mal im Fernsehen, das war auch ein sehr großes Highlight, fand ich damals. Das war toll, als ARD die immer zu Feiertagen gebracht hat, irgendwie auch ein paar am Stück. Das da hatten wir, glaube ich, sogar mal drüber berichtet, weil es so ein Highlight war. Ja, aber hier geht es halt um Sherlock und wird halt gesagt, dass es nach dem Vorbild des klassischen Sherlock Holmes ist. Er hat seine Beobachtungsgabe behalten und seine Ermittlungen und natürlich sein Kollege Watson und sein Bruder Mycroft ist mit dabei. Aber durch Sherlock halt, weil das in der Neuzeit spielt, bekommt es so einen modernen Touch und Sherlock ist mit Smartphone unterwegs und es spielt quasi in unserer heutigen Zeit und ja, da kann man auf jeden Fall jede Menge erleben und wir kriegen nochmal so eine kleine Zeitdifferenz hier, dass der Schauspieler von Mycroft wohl sogar einige Drehbücher der Serie geschrieben hat und da sieht sich Aoyama dann auch so und denkt so, ach, könnte nicht einfach Yusaku für Conan alles schreiben? Das wäre sehr viel einfacher. Ja, ich... kurz vielleicht, wenn es tatsächlich mal eine Serie ist, die man auch tatsächlich kennt, nochmal kurz sozusagen, ich finde es, ich würde allen Leuten empfehlen, diese Serie gucken, macht vielleicht nach der zweiten Staffel Schluss und guckt euch nicht unbedingt Staffel 3 und 4 und das Special an, sondern lasst es einfach bleiben, wenn ihr die Serie vielleicht irgendwie dann gut findet und eine bessere Erinnerung behalten wollt, denn ich finde, Sherlock ist dann ziemlich abgestürzt leider und es gibt ja auch bis heute keine 5. Staffel, obwohl alle irgendwie Bock dazu haben. Aber es ist natürlich hier, es war eine sehr stylische und sehr riesige Serie. Es war ja, die ist ja im Internet riesig gewesen und so. Und auch von der Popularität her sehr groß, gerade am Anfang, bevor eben diese schlechteren Staffeln kamen. Und deswegen hier dann den Sherlock Holmes zu verewigen, dafür war das schon, finde ich, das angemessen. Das war eine riesige Sache, diese BBC-Serie. Das ist dem schon angemessen und natürlich dann ein sehr netter Kniff, hier für Band 1 und Band 100 quasi denselben Charakter nochmal zu verewigen, aber in dieser moderneren Auflage. Das ist schon, finde ich, einen guten Kniff von Aoyama. Und ja, und auch wenn dann das mit Cumberbatch dann nicht so gut wurde, meiner Meinung nach am Ende. Es ist besser, als wenn man jetzt hier irgendwie Elementary, den Sherlock Holmes davon genommen hätte. Kennt ihr auch jemand Elementary? Ja, diese US-Serie. Ja. Also deswegen, also besonders für diesen Kniff, dass es wieder Sherlock Holmes ist, das finde ich schon ziemlich toll. Ja, das hatte mich auch sehr überrascht, dass wir Sherlock haben, wo ich sage, hä, hatten wir doch schon mal, wieso doppelt sich das? Aber dann so, ja, doch, das hat schon was. So Band 1 Sherlock, der Urgestein sozusagen von, nee, jetzt wollte ich Aoyama sagen, von Arthur Conan Doyle damals und jetzt quasi 100 Bände später auch nochmal Sherlock in moderner Variante. Kann man irgendwie sich so was herleiten, so Band 1, ja, die Vergangenheit, damals der Ur-Conan, der Ur-Sherlock und jetzt 100 Bände später, Conan ist modernisiert, Sherlock ist modernisiert, also ja, fand ich sehr schön, hat mir gut gefallen, dieses kleine, ja, wie man es das Stilmittel auch nennt. Dann sind wir mit dem tatsächlichen Inhalt des Bandes durch. Wir blättern noch zum Ende durch, wo wir Werbung für andere Serien sehen, wie Gleipnir oder Horemia oder den tollen Isekai-Manga mit dem tollen Titel Ich kämpfte 10 Jahre zwischen den Dimensionen und kehrte als Legende zurück. Man ist ja immer toll, wenn die so kompakte Titel haben. Die Special Romance Edition und das Voynich Hotel, ein Mystery-Manga, den auch Yuzo Chanel übersetzt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Das könnte vielleicht ganz cool sein. Und nach der Special Romance Edition Werbung haben wir dann auf der letzten Seite das Stop-U. Und dann sind wir mit dem Band durch, das Impressum war vorne. Und dann sind wir einmal von vorne bis hinten durchgegangen, durch Detektiv Conan, Band 100. Ja, was sollten wir jetzt noch zum Schluss für ein Fazit ziehen? Ich finde, es war so insgesamt, wir haben ja das gesagt, dass die Mystery-Krimi-Elemente mal an sich nicht immer die stärksten waren, dafür die Fälle, alles andere in den Fällen drumherum dafür sehr stark fanden. Es ist natürlich dieser Fall, dieser Band, die Bewertung dieses Bandes lebt und fällt damit, wie gut man jetzt den Fall mit der schwarzen Organisation fand, weil das ist ja das Zentrum und eigentlich baut alles darauf auf. Der Fall davor ist am Ende eine Art Prolog dafür. Und wie schon ausgeführt, der Fall mit Heiji ist in gewisser Weise ein Epilog dafür. Also es zentriert sich alles um diesen großen 6-Kapitel-Fall. Und ja, wie man an meinen Bewertungen bisher gehört hat, ich finde es insgesamt bin ich doch eher positiv gestimmt. Finde ich eigentlich insgesamt schon richtig gut, was hier alles in diesem Band drinsteckt, wie viele Charaktere wir zu sehen bekommen und was dann eben auch für große Enthüllungen wir hier hatten. Und deswegen, ja, also, ich meine, Leute, wenn ihr jetzt 99 Bände Detektiv Conan irgendwie gekauft habt, dann kauft euch auch den 100. Aber auch ansonsten, wenn ihr jetzt vielleicht irgendwie nur die wichtigen Bände sammelt, dann ja, zuschlagen. Das ist hier ist ein Band, je nach, auch egal wie man die Fälle jetzt im Einzelnen sieht, es ist ein sehr wichtiger Band für die Serie, sowohl als Meilenstein einer Veröffentlichungsgeschichte, als auch für die Geschichte inhaltlich innerhalb der Story. Oh, toller Satz. Es ist ein sehr wichtiger Band, den müsst ihr einfach haben, wenn ihr Detektiv Conan-Fan seid. Ich sag's jetzt einfach mal so frei heraus. Das ist eigentlich ein Must-Have. Ja, und ich möchte auch nochmal sagen zu der, es gibt ja diese zwei Versionen, wir haben ja schon ganz zu Beginn darüber gesprochen, einmal die normale Ausgabe, die reguläre, die der Tradition der 99 Bände steht, und dann diese Spezialausgabe, die eben 10 € kostet, wo auch noch eine Karte von Gosho Aoyama mit dabei ist, die wir, glaube ich, noch gar nicht angesprochen hatten, wo er nochmal eine kleine Grußbotschaft mit reinpackt, wie es übrigens beim 100. One Piece Band auch der Fall ist. Natürlich nicht von Gosho Aoyama, sondern von Eiichiro Oda, der auch eben One Piece zeichnet. Finde ich auch sehr schön, dass das beides so ähnlich ist. Und wir haben, ich weiß gar nicht, ob das, ist das in der normalen Version des Bandes auch mit dabei, diese Karte, oder ist die nur in der Spezialausgabe? Die ist nur in der Nur in der Spezialausgabe. Spezialausgabe, Ja, okay. würde ich. Und Und in der das Band auch. Spezialausgabe ist, glaube ich, auch nur dieses, oder nur dieses, das Bändchen ist auch nur in der Spezialausgabe enthalten. Ein Detektiv Conan Club 100 Armbändchen, das man sich um den Arm machen kann, um zu symbolisieren, dass man im Club 100 ist. Und darüber hinaus gab es auch noch diverse Goodies, die ihr bei euren Händlern hättet bekommen können. Was auch so mehr schlecht als recht vielleicht kommuniziert wurde. Vielleicht habt ihr ja was abgegriffen. Ich glaube, da gab es einen Jutebeutel und sonstiges. Ich habe leider nichts bekommen, wollte auch gar nichts haben. Um noch kurz was zu dem Armbändchen zu sagen, finde ich als Goodie gut, jetzt nicht umwerfend, besser als eine Postkarte. Einen Umschlag hätte ich besser gefunden, immer noch. Werde dieses Armband wahrscheinlich nie anziehen, in der Befürchtung, dass ich es nie wieder abbekommen werde. Dazu muss man wirklich sagen, das ist so ein Festival-Armband. Ja, genau, genau. Das heißt, es hat so eine Metallschlaufe, die man festzieht und dann kann man ihn auf normalen Wege nicht wieder locker ziehen, sondern, also bei uns im Discord-Server wurde schon besprochen, dass man das irgendwie mit dem Hammer dann lösen kann und da hat man nur das Bänzel und man muss das irgendwie anders rumbinden. Finde ich ein bisschen schade, dass es wirklich so ein Festival-Armband-mäßiges geworden ist. Also ich weiß nicht, wie viel das in der Produktion kostet, aber so ein klassisches Armband, was man halt einfach einen Verschluss hat, den man auf und zu machen kann, hätte ich doch schon schöner gefunden, weil so trägt man es halt im Endeffekt, eigentlich will man es gar nicht tragen, weil dann kriegt man halt nicht mehr ab, als wenn man zerschneidet ist. Und das möchte man dann ja eigentlich nicht. Und das ist schon so ein kleines bisschen schade. Alternative Ideen wären zum Beispiel auch ein Sticker, wobei wir den natürlich auch nur, oder mehrere Sticker, die man natürlich auch nur einmal stickern kann. Oder zum Beispiel ein Pin, den man sich halt überall ranpinnen kann, wo man gerade meint, dass man, wenn man auf einer Convention ist, ne, macht man sich den Pin an sein Oberteil und dann steht da Detective Conan Club 100, kann ihn wieder abmachen. Ja, das gibt's ja in Frankreich. Den Pin haben wir in Frankreich. Ach, siehste, dann kauft euch die französische Ausgabe von Band 100, dann habt ihr den auch mit dabei. Nee, wusste ich gar nicht, fänd ich aber zum Beispiel deutlich besser als dieses Club 100 Band. Ja, ist schön, dass es dabei ist. Und falls ihr die Gelegenheit habt und diese Spezialausgabe noch bekommen könnt, dann sichert euch die. Ich weiß nicht, ob es davon eine zweite und dritte Auflage geben wird. Ich nehme mal stark an, dass es bei der ersten Auflage bleiben wird. Und ich meine, dass die sogar Stand jetzt schon verlagsvergriffen ist. Also falls ihr den irgendwo im Buchhandel finden solltet, diesen Band, dann schlagt zu. So eine Gelegenheit wird wahrscheinlich nicht häufig wiederkommen. Sonst müsst ihr sie bei irgendwelchen eBay-Resellern kaufen und das wollt ihr nicht, wenn ihr sie denn haben wollt. Ja, die Grußkarte finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Wie gesagt, das Armband, so lala. Und zu der Aufmachung von dieser Spezialausgabe hatten wir schon groß gesprochen. Aber das nochmal, weil wir das Armband gar nicht erwähnt hatten, wollte ich das gerne nochmal hier am Schluss anführen. Zum Inhalt vom Band. Der Organisationsfall, bombastisch. Organisation ist immer ein Knaller, gerade auch in Deutschland immer sehr, sehr populär. Die Organisationsfälle, der Einführungsfall, solide bis gut. Der Abschlussfall, solide bis gut, macht man nichts verkehrt. Insgesamt, ja, ich meine, Lasse hat es schon gesagt, absolute Kaufempfehlung für diesen Band. Wenn man 99 Bände hat, kauft man auch Band 100, dem stimme ich eigentlich vollkommen zu. Kauft euch den Band, habt viel Spaß damit. Auch zum Jubiläum finde ich es sehr schön, wie gesagt schon, dass der Organisationsfall mit enthalten ist. Wenn man jetzt den 100. Band gehabt hätte mit 4 normalen Fällen, statt der Organisationsfall noch ein Detective Boys Fall und ein Fall mit, keine Ahnung, Ran und Sonoko meinetwegen. Ja, wäre okay gewesen. Wäre auch, wird zu dem Bodenständigen passen, was ich angeführt hatte. Aber ich finde, mit dem Organisationsfall hat man schon genug Kracher, genug Party zu Band 100. Und das reicht auch. Und das macht den Band stark und das macht ihn gut. Und ja, also, ich könnte noch ewig reden. Ich übergebe das Wort an Olli und Wiebke. Ja, ich kann mich dir im Großen und Ganzen nur anschließen. Also ich bin auch sehr zufrieden mit Band 100, möchte auch deinen Punkt noch aufgreifen, dass unser Band hier abgeschlossen ist mit dem Fall. Da geht man, finde ich, viel entspannter raus, als wenn jetzt noch 2 oder nur ein Kapitel übrig sind. Und ja, von daher mit dem Anfang mit Band 99, dem Cliffhanger, wo Yusaku grinsend vor der Tür steht und es hier direkt weitergeht, hat man eine super Überleitung. Den Inhalt des Bandes habt ihr gerade in der vergangenen Stunde gehört oder wie viel auch immer die Zeit hier dann noch wird. Und ja, auch die Extras der Spezialausgabe, die Postkarte mit Aoyamas Grußwort, finde ich sehr nett. Ja, das Armband ist tatsächlich wirklich so, ich habe es gesehen und dachte, ja toll, kannst den eh nicht tragen, weil du schiebst das Ding zu und kriegst es nie wieder ab. Das ist halt blöd gelaufen und deswegen ja, wird das wahrscheinlich eher im Regal landen. Und ja, ansonsten fand ich aber die ganzen Aktionen drumherum um Band 100 auch nett. Ich persönlich habe mir diesen Leinbeutel gesichert, den wollte ich auch haben. Und ja, bin sehr glücklich damit. Und ja, die anderen Sachen, so der Sticker, gut, ich war nie ein Sticker Fan, von daher brauche ich den auch nicht. Und ja, das Poster wäre ganz nett gewesen, aber ja, da habe ich auch andere Poster von Conan in der Art. Von daher muss ich das Band 100 Poster nicht unbedingt haben. Das Wichtige war für mich der Beutel, den habe ich bekommen und eben auch die Spezialausgabe des Bandes hier. Und ja, bin sehr glücklich mit der Spezialausgabe, die wir haben, und freue mich, ja, dass der Band in dem Umfang, sag ich mal, vom Inhalt her zu uns gekommen ist. Wir haben jede Menge Story-Relevanz, wir haben Haupthandlungsgeschichten, Rum wird enthüllt. Also das ist ja mit einer der wichtigsten Punkte der Story überhaupt und wirft Fragen auf, wie es denn jetzt weitergeht. Und ja, dann so die kleinen Extra-Stories am Ende da mit den 4-Panel-Mangas, sehr schön gewählt. Also ja, auch von mir hier klare Kaufempfehlung für Band 100, entweder in der Spezialausgabe oder in der normalen Ausgabe. Da könnt ihr auf jeden Fall nichts mit falsch machen, wenn ihr, wie Lasse gesagt hat, die Serie sammelt und entsprechend schon 99 Bände dabei seid. Dann bleibt ihr hoffentlich jetzt auch noch Band 100 dabei und die folgenden 100, die Aoyama vielleicht noch zeichnen will, laut seinem 4-Panel-Manga. Ich würde dem Inhalt auch so zustimmen, wie ihr das alles schon gesagt habt. Also es ist vom Inhalt her auf jeden Fall eine unglaubliche Kaufempfehlung, und wer bei Con jetzt schon so lange dabei ist, wem Con zusagt, der sollte sich diesen Band auf jeden Fall holen. Es ist auch das, was Lasse gesagt hat, ist wirklich ein wichtiger Punkt. Es ist ein abgeschlossener Band. Also jeder, der Lust hat, kann da reinschnuppern und ist am Ende nicht mit offenen Fragen gelassen. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich habe das mal gelesen, ich will mal gucken, wo die Story steht, ich hole mir jetzt Band 100 und schau mal rein, dann wird er auf jeden Fall nicht in dem Sinne mit offenen Fragen zurückgelassen. Zu der Frage, wenn man so sich stellen möchte als Fan, kauft man sich die Special Edition oder nicht? Was die Goodies angeht, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht ganz so überzeugt davon, dass man sich wegen der Goodies diese Special Edition holen sollte. Dieses Armband, das haben jetzt schon viele gesagt, ist jetzt nicht so wirklich der Burner. Und die Postkarte ist zwar ganz nett, hat aber irgendwie auch so einen sarkastischen Touch in unserer Deutschen, weil da ja extra auf diese Ziegelsteinmotive angespielt wird, und das hat halt die Special Edition gar nicht mehr. Um Lasses Punkt da nochmal aufzugreifen, dass man ja theoretisch auch diese Ziegeltapete wieder hätte in Gold auf den Band packen würden, dann würde die Postkarte auch wieder passen. Aber sei es drum, ich finde es halt im Vergleich zu dem, was andere Länder geschafft haben, leider ein bisschen mau. Und dass in vielen Geschäften der Leinbeutel auch der eigentlich, wie ich finde, das beste Goodie von den dreien ist, aus meiner Sicht, nur gegen Aufpreis angeboten wird, ist auch stellenweise sehr schwierig, dass man den nicht überall bekommt überhaupt. Alles sehr, sehr schwierige Themenfelder, und das lässt dieses Special, also dieses Jubiläum, leider mit einem etwas faden Beigeschmack zurück, weil ich finde, die Organisation ist da doch sehr mangelhaft stellenweise gewesen, oder die Kommunikation über die Händler. Das war ein bisschen schade, zumindest den treuen Fans gegenüber. Was man jetzt bezüglich der Kaufempfehlung sagen muss, also ich persönlich würde empfehlen, den normalen Band zu holen, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich persönlich das Schlüsselloch mit Gin cooler finde und ich die Specials nicht brauche. Wer aber sagt, okay, ich möchte, dass der Band was Besonderes ist und raussticht aus meiner Sammlung, für den ist, glaube ich, und der vielleicht auch mit dem Armband und mit dieser Postkarte etwas mehr anfangen kann, für den ist wahrscheinlich der Special-Band, der lohnt sich dann schon. Nur, ich finde es halt immer, also für mich ist es halt schade, das so zu bewerten zu müssen, weil ich halt einfach nur sehe, was in anderen Ländern stattfindet. Und das ist dann halt irgendwie schade. Ich habe tatsächlich auch irgendwann zwischenzeitlich mit dem Gedanken gespielt, ob ich mir eine französische Edition hole, weil da so viel mehr bei ist. Habe das dann aber wieder verworfen. Und im Endeffekt ist das halt schade, dass man sich solche Gedanken überhaupt machen muss und dass man nicht einfach mit dem im Endeffekt mit etwas Gleichwertigem belohnt wird hier in Deutschland. Nichtsdestotrotz ist es ein wunderbarer Band. Und in der Quintessenz kann man nur sagen, ja, gerne weiter so, Detektiv Con, gerne mehr davon, gerne weiter solche Bände. Und dann ist es auch etwas, woran man auch noch gerne weitere 100 Bände dran lesen möchte. Und egal wie viele Bände da noch kommen mögen, seid euch versichert, wir werden einen Themenpodcast dazu machen, in der einen oder anderen Art und Weise. Also bis dann, Themenpodcast 300, dann zu Band 200 vielleicht. Mal schauen, was die Zukunft da so bringt. Ich freue mich jedenfalls, wenn ihr diesen Podcast bis zu dieser Stelle gehört habt, wenn ihr generell die Themenpodcasts immer hört. Band 100, ein Meilenstein, natürlich auch die Besprechung für den Conncast, was ganz Besonderes. Ich verweise an dieser Stelle wie immer nochmal auf unsere Projektseiten und Social Media Präsenzen. Auf connews.org findet ihr die neuesten News zu DetektivCon und alles rund um das Gushu Oyama Universum quasi. Auf conforum.org könnt ihr mit anderen Leuten in einem Forum über die Serie diskutieren oder auch zum Beispiel an Events wie dem Charakter-Contest teilnehmen, den wir diesen Monat hatten. In conwiki.org könnt ihr eine Datenbank mit ganz viel Wissen und Informationen zu DetektivCon lesen und auch selber daran teilnehmen und mitwirken, dass die immer und immer besser wird. Und auf Social Media findet ihr uns auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, youtube.com/connews und instagram.com/connews. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, und wenn ihr Lust bekommen habt, DetektivCon weiterzulesen nach Band 100, dann schaut doch gerne auch mal in die Weeklies hinein. Start ist dann Weekly 1070, da könnt ihr direkt weiterlesen, das noch als kurze Randnotiz. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich auch, dass ihr den Podcast bis hierher durchgehört habt. Danke für eure Treue und wir hören uns beim nächsten Podcast. Auch von mir vielen Dank, dass ihr zugehört habt, und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, für welche Version von Band 100 ihr euch am Ende entschieden habt. Bis zum nächsten Mal.